Dropkick Drama 163. So, schon wieder die gleiche Zahl. Wir sind da, die Weihnachtszeit. Es ist alles beleuchtet. Ich habe meinen Weihnachtstee hier stehen. Wir sind bei der zweiten Aufnahme, bei dem zweiten Versuch und es sollte jetzt klappen. Ja, Mirko hat bei dem ersten Versuch so viele grammatikalische Fehler gemacht, das konnte ich einfach nicht gutheißen. Nee, da mussten wir leider nochmal von vorne anfangen. Das sollte jetzt eigentlich besser klappen. Das Blöde jetzt für die Zuhörer, der Witz der Woche ist leider schon vorbei. Ja, den hat Thomas schon einmal gebracht und da kann ich natürlich nur einmal drüber lachen. Also dementsprechend müssen wir leider diese Woche aus dem Programm schieben. Das ist mal jetzt eine gute Werbung. Also jetzt werden schon 80% der Leute abschalten. Ja, das sind wir bei Dropkick Drama. Wir machen die allerbeste Werbung. Also das TNA-Booking, ne? Wir sind absolut ehrlich. Wir müssen auch sagen, der TNA Pay-Per-View, Final Resolution und so weiter, den kann man in die Tonne kloppen. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Ich werde TNA Final Resolution zusammen mit allen anderen TNA-Produkten werden wir in dieser Sendung im nächsten Jahr 2012 nicht mehr besprechen. Das habe ich gerade schon gesagt, das sage ich jetzt gerne nochmal zur weihnachtlichen Zeit hier. Ich denke gerade darüber nach, ob ich gerade noch irgendwas Wichtiges gesagt habe. Es könnte noch eine Sendung vor Weihnachten kommen, das haben wir gerade noch gesagt. Du hast ungefähr 7 Minuten über deine Weihnachtsbeleuchtung geschwafelt. Das habe ich gar nicht, aber ich musste ja, um die Weihnachtsbeleuchtung anmachen zu können, erst einen Fußmarsch von hunderten Meter bis... Ach, ging nämlich die Aufnahmeprobleme an. Vielleicht liegt es an der Weihnachtsbeleuchtung. Ja, die frisst so viel Strom, das geht gar nicht. Das könnte sein. Nee, das wird daran nicht liegen. Und es werden ja jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet. Das heißt, so viel Strom gibt es ja jetzt nicht mehr. Genau, Strommangel auch hier zu Hause. Also, wenn wir die Weihnachtsbeleuchtung anhaben, wir haben ja... Also, das ganze Haus blinkt vor Weihnachtsbeleuchtung. Ich habe ja auch so eine armselige... Ich weiß nicht mal, was das ist, Beleuchtung. Und, ja, das hält an die Verbindung gar nicht mehr auf. Dann ist der USB und das ist dann, naja, so. Und der Titel dieser Sendung heißt 66:0. Ja. Weißt du, was ich damit meine? Nee, ich habe keine Ahnung. Gestern hat bei Schlag den Rab der Bundeswehrsoldat ohne ein einziges Spiel zu gewinnen verloren. Okay, jetzt weiß ich es auch. Es war eine schöne Ausgabe, soweit ich gesehen habe. Ich bin dann an der Zeit so eingeschlafen. Der hat 11 Spiele am Stück wirklich alle verloren. Und dann war es um 12:30 vorbei und am Ende lautete der Punktestand. 66 Punkte Stefan Raab, 0 Punkte Bundeswehr. Also ich habe bis zu Bäume fällen geguckt. Bis da fand ich sehr gut. So ein paar Weihnachtsspiele mit dem Lebkuchenplätzchen da erraten und das mit dem Bäume fällen und so. Volleyball fand ich auch gut und so weiter. Gut, dann bin ich eingeschlafen, da kann ich ja nicht mehr so viel sagen. Also Eishockey gab es nochmal am Ende und dann gab es dieses Spiel, was ich am Pult, was mir ganz gut gefällt, wo man irgendwie eine Chronologie aufbauen muss, wo man immer sagen muss, das war früher oder das war später oder das ist teurer oder das ist schwerer oder leichter und das immer dazwischen schieben muss, was dann mit jedem Erkannt ein bisschen schwieriger wird. Da hat der Soldat erst die Regeln nicht verstanden, da wusste er nicht so genau, wie das funktioniert, also war auch offensichtlich, aber da war der auch schon mit den Nerven, glaube ich, fertig, auch wenn er sich das nicht halt anmerken lassen. Hat immer so getan, als wenn er noch sich Mühe gibt, aber also das war gar nichts. Also die Spiele fand ich sehr gut, aber der Kandidat taugte halt gar nichts und ich weiß auch nicht, warum sie den ausgewählt haben. So, ich hätte der auf dem zweiten Platz gekommen ist, genommen, diesen dieser Sporttrainer da mit seiner komischen Mütze. Nee, den nicht. Diesen Dingensfahrer. Naja, ist auch egal. Den Rikscha-Fahrer? Ja, genau, den hätte ich genommen. Ja, also entweder den oder wie gesagt diesen Kerl da mit der Mütze, der machte auch einen sehr motivierten Eindruck. Der hätte wahrscheinlich die Sportspiele gut gemacht, aber die Wissensspiele nicht so gut. Der Rikscha-Fahrer, der hätte eine gute Kombination sein können, weil häufig ist ja dann so ähnlich wie bei Taxifahrern, die haben ja relativ lange Wartezeiten und häufig lesen solche Leute relativ viel in den Wartezeiten. Also so Taxifahrer sind bei Wer wird Millionär bei Günther Jauch ja von ihm auch gefürchtet, weil die einfach sehr, sehr viel wissen. Mhm. So, ich werde gerade einmal versuchsweise gegen das Mikrofon tippen. Das ist nur ein ganz kleiner Versuch. Okay, der Versuch ist abgeschlossen. Positiv. Und wie ist die Aufnahme? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe die ja nicht nebenbei am Ohr. Ich wollte nur gerade mal gegen das Mikrofon tippen. First Class. Was? Die Inhalte sind ja schon mal First Class. Ja, mit britischem Akzent. Genau, hast du denn eigentlich Final Resolution geguckt oder hast du es gar nicht gesehen. Nein, das kann man alles in die Tonne kloppen. Darüber reden wir ja, jetzt auch ja, nicht das mehr. weiß ich ja. Ich will nur wissen, ob du es gesehen hast. Nein, das kann man alles in die Tonne kloppen. Ich habe mir das natürlich nicht angeguckt. Dafür ist mir meine Lebenszeit viel zu wichtig, als dass ich mir das jetzt angucken würde. Ja, das ist, wenn du älter wirst, ist das mit der Lebenszeit nicht mehr so wichtig. Da, ich habe mir das guck mal. Nicht angeguckt. Und ich muss sagen, vom Wrestling her gab es einige Matches, die mir recht gut gefallen hat. Aber TNA hat natürlich auch da wieder, wie bei vielen Sachen, durch das Booking relativ viel kaputt gemacht. Aber das letzte Match, also dieses Iron Man Match zwischen AJ Styles und Bobby Roode, das fand ich ziemlich gut. Das Ende war natürlich auch wieder dämlich, weil das Ende war dann tatsächlich nach 30 Minuten gab es dann ein 3:3, ein Unentschieden zwischen den beiden. Und da haben die einfach dann auch wirklich Schluss gemacht. Da hat zwar das Publikum dann gerufen, 5 more minutes und so weiter, und da kam dann aber nichts. Da hat dann Bobby Roode quasi als Heel Champion einfach, ist er einfach weggegangen und dann war es vorbei. Und dann habe ich auf den Spoilern gelesen, in der TV-Sendung, da gab es dann noch 5 weitere Minuten. Da haben sie also nochmal schnell gekämpft. Und das ist natürlich albern, ne? Auf dem Pay-Per-View Werbung zu machen für die TV-Sendung, statt umgekehrt. Warum denn war Werbung? Das Match an sich, also die 30 Minuten, vor allen Dingen AJ Styles, war sensationell. Also es war noch eine schöne, sehr einfache Geschichte. Es war so, dass AJ Styles mit einem verletzten Knie schon in das Match gegangen ist. Und die haben das ganze Match über dann auch tatsächlich immer wieder so dieses, dass er am Knie verletzt ist, damit eingebaut. Und ich dachte erst, na, ob sie das über 30 Minuten durchhalten. Und das hat aber richtig gut funktioniert. Also hat mir als Match gut gefallen. Ja, statt über einen TNA-Pay-Per-View, den man in die Tonne kloppen kann, zu reden, möchte ich lieber über meinen Weihnachtstee reden aus der Christmas Collection von Yogi-Tee. Es handelt sich um Lebensfreude. So heißt dieser Tee und ich dachte gerade in der Teepackung, jetzt bei Dropkick Drama, da ist genau richtig. Tee, Lebensfreude. Passt. Diese neumodischen, albernen Namen für Tees sind auch albern. Ja, es gibt da auch noch normale Namen. Also es gibt hier sogar zum Beispiel einen Schokotee. Wie auch immer der schmeckt. Also die haben auch normale Namen. Es gibt hier zum Beispiel Classic. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so normal. Jamaika, Lakritz, Ingwer, Hibiskus. Was sind das für furchtbare Teesorten? Rooibos, Sweet Chili. Das ist so eine Weihnachtscollection. Ingwer, Zitrone. Das klingt alles sehr furchtbar. Black Chai, Abendtee. Ja, das ist gar nicht so furchtbar. Ich trinke keinen Lakritze-Geschmack zu haben. Also das ist... Über ganz viel Chemie da irgendwie künstlich dann noch reingemixt. Nee, das ist gar keine Chemie, das ist nämlich ein Tee aus Kräuter- und Gewürzmischungen. Null Chemie. Nix. Kräuter und Gewürze. So, wir möchten heute aber weder über einen TNA-Pay-Per-View, den man in die Tonne kloppen kann, reden, noch über meine Teesorten, sondern... Die man in die Tonne kloppen kann, im Gegensatz zu dem ausgezeichneten TNA-Pay-Per-View. Die man sehr gut trinken kann, im Gegensatz zu dem in die Tonne kloppenden Pay-Per-View. Stattdessen wollen wir über eine furchtbare dreistündige Raw-Ausgabe sprechen. Nee, ich wollte eigentlich sagen, stattdessen wollen wir über zwei Sendungen reden, dieser Woche, die sehr, sehr gut waren. Dazu zähle ich ehrlich gesagt auch die Raw und Tribute to the Troops. Aber die fandst du nicht wirklich sehr gut, oder? Die fand ich fantastisch. Nee, ne? Doch, eigentlich schon. Na, da werden wir uns auch ordentlich streiten, diese Sendung. Ach, das ist schön. Das ist schön. So, bevor wir uns darüber streiten, möchte ich mich noch über was anderes streiten. Es gibt ein ganz großes Status-Update. Dazu, wie es mit Ringside weitergeht, mit Ringside Radio, weißt du wahrscheinlich noch nicht. Ich habe jetzt nur verstanden, es gibt ein Update und es wird Ringside weitergeben. Nee, also das ist schon mal so in der Regel nicht ganz richtig. Es gibt ein ganz großes Status-Update dazu, wie es mit Ringside Radio weitergeht, das weißt du wahrscheinlich noch nicht. Nein, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass du dich jetzt direkt schon mit dem Herrn Christian Bruns austauschst. Willst du nicht erstmal, bevor du über das Update sprichst, über deine Kommunikation mit dem Herrn Bruns berichten. Ja, warum dann mit meiner Kommunikation mit Herrn Bruns? Ich habe nie mit Herrn Bruns kommuniziert. Du hast mir aber geschrieben, du hättest da in das Forum geschrieben und er hätte dir direkt geantwortet. Ach so, ja, das war auch ganz nett. Ja, das war jetzt aber kein direkter... Dann erzähl mal erstmal, worum es ging. Nee, das ist jetzt egal. Nee, also ich möchte ankündigen... Also Herr Bruns hat auf meinen sehr kritischen Beitrag geantwortet, dass ich da in einigen Punkten doch sehr recht habe, er daran jetzt aber auch nichts mehr ändern kann. Und in 1 bis 2 Wochen würde es wohl was geben, wenn nicht, dann ist Ringside halt bis immer beerdigt und so weiter. Es gibt jetzt was. Wenn man jetzt auf die Ringside-Seite kommt, geht, kommt eine schwarze Seite. Ich habe jetzt gerade leider meinen Internetbrowser dank Thomas zugemacht, deshalb kann ich da jetzt leider keinen Zugriff drauf nehmen. Wie war denn noch die genaue Adresse von Ringside? Da brauchst du jetzt nicht drauf gehen, ich werde das gerade einmal selber machen. Ringside-radio.de, und wenn man auf diese Seite geht, ist sie erstmal total schwarz und oben steht ein Immer in Countdown. normalen Geschwindigkeit und nicht so schnell. Oben ist ein Countdown. 2 Wochen, 2 Stunden, 15 Minuten und so weiter. Auf jeden Fall, der Start ist der 1. Januar 2012. Schon wieder ein Countdown. Ja, aber unter diesem Countdown steht auch, zu was dieser Countdown führen wird. Also es ist nicht nur ein Countdown. Okay, ich sehe jetzt 2 Wochen, 0 Tage, 2 Stunden, 51 Minuten Und das, ja, und das Beste überhaupt daran ist, es kostet schon wieder Geld. Ringside will schon wieder Geld haben. Ringside hat sich verbündet mit dem deutschsprachigen Wrestling-Podcast Wrestling Horizon. Das kenne ich ja gar sind, nicht. Was ist das denn? die habe ich mir auch noch nie angetan, ist irgendwie Zusammensetzung aus Leuten von Moonsault und so weiter. Die haben eine ganze Schicht an Leuten da zusammengesammelt, zusammengeklaut, wie auch immer. Und die tun sich zusammen mit dem Herrn Christian Bruhns von Ringside. Wrestling Horizon gibt es, glaube ich, seit 5 Monaten oder so. Und hast du Ja. das schon mal gehört? Nein, wie gerade gesagt. Oder gibt es ja schon eine ganze Menge. Oder muss ich mal reinhören? Ja, und Wrestling So, Horizon und was wolltest du denn Ringside. jetzt noch sagen? Du wolltest sagen, Wrestling was. Horizon und Ringside heißt also Herrn Bruns und die Leute von Wrestling Horizon, Alex, Stevie und so weiter, werden sich verbünden, und ab 1. Januar gibt es dann 3 Sendungen Wrestling Horizon die Woche plus die Ringside-Sachen. Wobei Herr Bruns wohl auch in den anderen Sachen immer mal gerne mitmacht, und auch das kostet schon wieder Geld. Einführungspreis 3 Monate 7,99, 1 Monat 3,99 €. Das heißt, Ringside hat sich für mich final verabschiedet. Ich werde für Das ist dieses ja auch, Produkt. wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, das ist ja auch eine Frechheit, ne? Da machen die da so ähnlich wie der Holzer das berichtet hat auch, dann nehmen sie sich irgendwelche, die als Hobby privaten Podcast gemacht haben, Dieser Podcast sagen, war ey, übrigens die letzten könnt fünf ihr nicht. Monate absolut kostenlos. Die kriegen wahrscheinlich kein Geld dafür von Paul Wrestling, aber die machen dann ihren Podcast, oder der Podcast wird dann in Zukunft nicht mehr kostenfrei veröffentlicht, sondern dann unter Paul Wrestling, und Paul Wrestling kassiert dafür das Geld. Genau. So wird das wohl laufen. Das ist nicht okay. Mehr als 12 Sendungen pro Also ich Monat. weiß es ja nicht, aber so ein bisschen klingt das so. Ja, also es steht hier groß an auf der Ankündigung, es gibt 3 Wrestling-Horizon-Sendungen, Raw, SmackDown und Impact-Rückblicke. Und dazu steht dann einfach drunter, dazu kommen noch Power-Wrestling-Lesern, Hörern bekannt, Ringside und so weiter, aber es steht keine genaue Anzahl. Das heißt, Herr Bruns kann sich schön alle paar Wochen mal in die Wrestling-Horizon-Sendung einklinken und was weiß ich, einmal im Monat irgendwie den Ringside aufnehmen. Ja, die Frage ist ja, mit wem macht er den Ringside? Ja, anscheinend würde ich Bei mal, Ring, also ja, mit Herrn Holzer. entweder alleine, der Holzer ist eindeutig weg, der macht das nicht mehr. Also entweder alleine oder er holt sich irgendwelche Leute von Wrestling Horizon hinzu, womit das eigentlich auch kein Ringside mehr wäre. Allein kann er das aber auch nicht machen, weil allein ist irgendwie, weiß ich nicht. Also eine bessere Dynamik ist bei den meisten Podcasts, wenn da mindestens zwei Leute sind. Ja, klar, Wie das viele ist. sind, also wenn es mehr als drei sind, dann wird es problematisch, aber alleine ist es meistens nicht so prall. Das finde ich ist übrigens auch ein großes Problem an diesen Moonsault oder beziehungsweise Moontalk-Sendungen. Da sind jetzt einmal 50.000 Leute dabei. Die Sendungen gehen immer, weiß ich nicht, 5 Stunden oder so, und nee. Ja, das wird dann zu viel. Ja. Also ich höre im Moment in dem Podcast-Bereich höre ich die MMA-Hour von Ariel Helwani, die ist auch umsonst. Das ist aber rein MMA, also da ist kein Wrestling dabei. Die ist super gemacht, also das ist ganz professionell. Das wird auch als Stream live, so mit Webcam und so, das wird aus dem richtigen Radiostudio aus New York gemacht. Und er hat auch viel UFC-Kämpfer dann wirklich da live zu Gast. Die ist ein bisschen lang, die geht also wirklich 2,5 Stunden, kommt aber dafür nur einmal die Woche. Das geht dann einigermaßen. Und ich höre manchmal jetzt die freie Ausgabe von diesem Pro Wrestling Torch Podcast. Speziell Freitag, weil Freitag haben die öfter mal Interviewgäste, und da war jetzt diesen Freitag DDP, und das ist dann ganz okay. Ich überlege tatsächlich mal wieder, wie fast jedes Jahr, wenn im Februar dann mein Wrestling Observer Abo abläuft, ob ich das dann mal wieder ein bisschen ruhen lasse. Aber so wie ich mich kenne, schaffe ich das sowieso nicht länger als ein halbes Jahr. Ja, Die Bekanntsein Also dürfte es ich gibt hören. mittlerweile auch so viele von den Freien und es gibt ja auch vom Wrestling Observer den freien Feed, wo du zumindest eine Sendung pro Woche kriegst. Es gibt so viele freie Podcasts, da kommt man ja kaum nach mit dem Hören. Ja, wie bekannt sein dürfte, ich höre keinerlei andere Podcasts, was natürlich vernichtend ist als Host eines Podcasts, aber das ist auch egal. Muss man ja nicht. Nee, ist richtig. Also mich würde dieses deutsche Angebot durchaus interessieren und es wäre wahrscheinlich auch sehr vom Vorteil gewesen, wenn die zumindest mal ein, zwei, drei Ausgaben kostenlos gemacht hätten. Stattdessen, weil wird hier direkt darauf hingewiesen, jetzt Vorteilsabo sichern. Ja, man kann sich über den Link, da habe ich gerade gesehen, da sind wohl über 10 von diesen Wrestling Horizons Ausgaben. Ja, das ist richtig, aber ich meine ja eher, also es geht dann ja auch Aber wenn man darum. sich die, pass auf, ich glaube, wenn man sich die kostenfreien von denen anhört, dass man dann ziemlich genau weiß, für was man dann bezahlt. Weil ich würde vermuten, so wie ich das in der Vergangenheit einschätze, dass das im Wesentlichen auch das sein wird, was die dann einfach für Geld anbieten. Ja, das denke ich auch mal. Allerdings würde mich dann halt noch interessieren, wie weit die einhalten, wie viele Sendungen die machen, was Herr Buhls dann macht und wann er das macht. Dementsprechend wäre dann natürlich schon ganz nett, wenn da mal was kostenpreis käme. Interessant auch, das Vorteilsabo weist darauf hin, nur bis 31.12.2011 zum Einführungspreis. Man wird danach also noch teurer als 4 Euro im Monat bzw. 8 Euro für 3 Monate. Wobei 4 Euro im Monat im Prinzip kein so schlechter Preis ist. Also da, ich habe beim Wrestling Observer bist du so bei 10 Dollar im Monat. Das sind dann, Die glaube machen aber auch täglich Sendungen, ich, oftmals noch Euro. mehr, und die haben ja auch Insiderwissen, was man, ja, Herr Bruns vielleicht ein bisschen, aber was man von diesen Leuten nicht so sehr behaupten kann. Ja, das ist der Vorteil der amerikanischen Podcasts, ne? Und die haben natürlich zusätzlich noch ihre Newsletter. Und die haben ja wirklich an einigen Tagen machen sie ja drei Sendungen. Und da gibt es ja keinen Tag, dass da nicht, wo nicht eine neue Sendung ist. Also gestern war jetzt wieder die Strike Force Show und kurz danach gab es halt wieder Wrestling Observer Radio mit Brian Alvarez und David Meltzer. Und wenn jetzt TLC ist, dann weiß man, 2 Stunden nach der Veranstaltung ist von denen eine neue Show mit Review online. Ja, ich habe das ja auch schon mal genutzt. Also ist schon richtig, ist also wenn man es baut sehr darauf auf, dass man Wrestling immer sehr aktuell guckt, weil sonst kommt man wirklich nicht mehr hinterher. Keine Spoiler haben möchte und Raw aber nicht innerhalb von 2, 3 Tagen guckt, dann darf man sich viele Sendungen gar nicht erst anhören, weil da natürlich die Ergebnisse besprochen werden und was sich daraus ergibt und was da Backstage passiert ist, warum es zu bestimmten Dingen gekommen ist, was es für die Zukunft bedeutet und so weiter. Ja, vor allem auch sehr oft gerne Smackdown-Spoilers, bevor die Sendung überhaupt schon zu sehen ist. Das stört mich am größten dann. Ja, wie man es sehen will. Am größten. Wenn es dich stört, das stört dich am meisten. Das ist das Größte, was mich stört. Kann man das so sagen? Ja, ist auch egal. Das kann man, glaube ich, eher sagen, ja. Ja, naja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ringside ist da für mich jetzt für immer und ewig begraben, solange die das Modell anstreben. Ganz interessant. Also ich werde mal wir werden mal die Webseite, ohne dass wir das jetzt kaufen, im Jobkrieg-Drama weiterverfolgen. Vielleicht kommt da ja dann ein Inhaltsverzeichnis, anhand dessen man beobachten kann, welche Sendungen kommen, ohne dass man da ein Abo abschließen Ja, muss. ich denke, also beobachten, wie viele Sendungen kommen und was auch der Herr Bruns da macht, kann man mit Sicherheit. Man muss allerdings natürlich auch mal gucken. Das war bei Ringside auch so, als es vor einigen Jahren kostenmäßig da wurde. Da hat Herr Bruns dann halt auch sehr viel am Anfang gemacht, natürlich auch mit dem Holzer zusammen, und nach einer Zeit ging das dann zurück. Also ich denke, jetzt zum Jahresbeginn wird Herr Bruns da auch sehr, sehr viel machen. Also zumindest einiges, und danach geht's dann runter, und die Frage ist auch, wie lange sich das hält. Ich habe in diversen Foren und auf Facebook sei noch gelesen, dass sehr, sehr viele Leute von diesem Bezahlsystem nichts halten und sich damit auch verabschiedet haben. Vor allem auch von dem Wrestling Horizon Podcast, der auch sehr viele Fans hatte. Ja, das hat jetzt wohl auch dezent abgenommen dadurch. Ja, das kann ich mir auch relativ gut vorstellen. So, 20 Minuten um Ringside Denn gesprochen. du verfolgst ja relativ viel diese Podcasts, nicht Podcasts, die Foren, Ja. so auf Moonshot und so. Merkst du denn, dass das Interesse weniger wird, weil das Wrestling im Moment nicht so besonders toll ist? Nee, auf keinen Fall. Es gibt zigtausende Podcaster. Das wird eigentlich immer mehr, nur. Ja, ich meine auch, dass die Leute, die da schreiben, dass das vielleicht weniger werden. Dass die Diskussionen weniger Kommentare werden, oder ist das eher, naja, das sind meistens sowieso die Hardcore-Fans, die gucken sich Ja, das ist dann auch richtig. an, wenn es nicht so gut ist. Also die Leute, die da schreiben, das sieht man auch daran, wie viele Beiträge die schon geschrieben haben. Das sind Leute, die sind da seit Jahren bei, die haben Ahnung, das sind die Hardcore-Fans wie wir. Und die bleiben da einfach bei. Naja, ich hoffe ja mal, dass das Ganze ein bisschen besser wird, zum März hin, wenn wir da auf Tour sind. Im Moment ist das ja nicht so richtig prall, was wir da geboten bekommen von der WWE. Das ist Geschmackssache, also ich fand das ja sehr gut. Wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Ich verlinke unseren Podcast übrigens momentan auch via Moonsault-Thread. Das nur noch nebenbei. Also da kann man uns auch finden, wenn man gerade die Sendung irgendwo gefunden hat und keine Ahnung, wo man die her hat. Einfach bei Moonsault gucken, da steht das auch irgendwo. Ja, Bequem. das muss man natürlich aber auch erst finden. Wieso, wenn man bei iTunes Dropkick Drummer eingibt, findet man das dann nicht? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das auf den Namen Wrestling mit Einstedt ihr angemeldet. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch eine Verlinkung auf iTunes auf unserer Seite. Wir sind jetzt übrigens auch auf Facebook. Also man kann uns jetzt auch auf Facebook Bin nicht auf Facebook und ich will auch liken. nicht auf Facebook. Nee, brauchst du auch gar nicht. Aber wir sind auf Facebook. Facebook wird auch das nächste Jahr nicht mehr überleben. Doch, auf jeden Fall. Und Facebook ist jetzt auch integriert in unsere Seite. Also man kann da jetzt oben rechts in der Sidebar. Bei Facebook sind sehr viele Intrigen, da gebe ich dir recht. Da wird viel intrigiert. So, Raw. So ganz hast du das mit deiner Sprache heute aber nicht hingekriegt, oder? Nee, habe ich auch gerade gemerkt. Du wolltest Ganz schlimm. sicherlich integriert sagen, oder? Und nicht Integration ist so eine Sache, du, das ist ganz schwierig. Ich fühle mich auch immer wie so ein halber Ausländer, wie ich hier mit meiner Sprache nicht ganz zurechtkomme. So, also das war jetzt schon wieder etwas mies mal ein gesagt. bisschen mehr du hast doch so ein Welt-Kompakt-Abo für den Amazon. Du müsstest mal mehr die Zeitung lesen, statt immer nur die RTL2-Reportagen gucken. Also ich habe noch nie RTL2-Reportagen geguckt. Ich wusste noch nicht mal, dass es RTL2-Reportagen gibt. Ich dachte, die drehen da immer nur so einen Quatsch. Also Laufen die Reportagen, die du guckst, dann immer auf Kabel 1 oder wo guckst du die immer? Kabel 1 hat, glaube ich, auch keine Oder Reportagen. Ich glaube, auf Kabel 1 laufen nur die alte sechs Filme und Nachrichten Serien. abholen. Nee, also wenn ich Reportagen gucke, dann ist das generell eher Stern. Nee, Stern TV ist keine Reportage, eher Spiegel TV. Wobei es gibt auch irgendwelche Stern TV-Reportagen immer, oder nicht? Das sind für Fernsehsender. Nee, es ist kein Fernsehsender. Ich weiß nicht, auf welchen Sender das kommt, aber Spiegel TV ist ganz interessant. Die Reportagen. Nee, also die haben schon einen gewissen Grad an Qualität, würde ich mal meinen. Aber ich Da guck. ist schade, dass es den Spiegel noch nicht für den Kindle gibt. Es gibt jetzt Gut, gibt's ja dann jetzt den erst. Fokus. Also der Fokus, der gefällt mir schon mal sehr gut auf dem Kindle. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Habe ich. Werde ich vielleicht mal nächstes Jahr machen, aber ich würde, also wenn es einen Spiegel gäbe, da würde ich glaube ich fast sofort, ja gut, die Probezeit kommt ja automatisch, aber da würde ich ohne groß nachzudenken, glaube ich, sofort ein Ich Abo glaube, ich finde bestellen. den Fokus jetzt sogar ein bisschen besser, weil Spiegel ist doch recht viel. Und dann noch zusammen mit der Zeitung, ich glaube, das wird ein bisschen viel pro Woche. Ich möchte ja auch noch Bücher lesen. Ich bin am Ende von Der Augensammler und Der Augenjäger liegt hier schon daneben. Ah ja, der Augensammler war das erste. Der Augenjäger, das hatte Sonja ja hier gekauft, das ist ja mit Autogramm von dem Autor. Okay, jetzt weiß ich auch, wo sie das her hat. Achso, das. Das ist gut zu wissen, das habe ich zu Ostern bekommen. Danke, dann weiß ich das jetzt auch. Habe ich mich nämlich auch schon gefragt, wo sie das. Deshalb ist das Autogramm hier drin, weil der hat hier eine Lesung gehalten. Ah, okay. Habt ihr euch das auch angehört? Nee, nee, die hatten noch von der Lesung, das machen sie meistens in den Buchläden. Also wir haben das nur im Buchladen gesehen. Wir waren ja nicht bei der Lesung oder so und haben den Kerl auch nicht gesehen. Aber die machen das so meistens, wenn eine Lesung ist, dass sie dem Autor dann auch noch ein paar Exemplare geben von der Buchhandlung und den unterschreiben lassen und dass sie das dann mit Autogramm verkaufen. Das weiß ich wohl. So, lass uns mal anfangen mit Raw. Es wird ein bisschen abschweifend hier. Wir sind seit Wochen nicht mehr, wir haben seit Wochen nicht mehr miteinander geredet. Da ist immer so ein bisschen Gesprächspotenzial vorhanden zwischen uns beiden. Ja, sag mal, hast du denn noch eine neue CD gekauft oder so? Ja, ich habe die letzten Wochen ein bisschen auf Download umgeschoben, weil ich letztens in der Dingens wollte ich das gelesen, in der Visions gelesen hatte, dass ab nächsten Jahr viele Großplattenfirmen die Produktion von CDs einstellen und nur noch die wichtigsten CDs von großen Sachen limitiert in den Handel bringen. Und da dachte ich, ja, stelle ich schon mal um auf Download. Auf welche Downloads hast du denn umgestellt? Das sage ich dir nachher. Wir möchten jetzt gerade mal ein bisschen mit Raw anfangen. Ich werde das nachher Dann noch lass mir alles. aber kurz noch wegen meiner Weihnachtsgeschenkeplanung, was du zuletzt an Downloads gekauft hast, und dann sehen wir zu, dass du jetzt vor Weihnachten nicht mehr groß dazu holst. Sag mal eben, was du noch geholt hast. Da muss ich eben meinen iPod holen. So, der iPod Classic ist auch immer noch sehr gut. So, ich habe mir geholt ein Sido-Album, das dürfte dir egal sein. Was für ein Album? Ja, das kannst du vergessen. Ich habe das akustisch hin, das brauchst du auch nicht hören. Ich habe mir ein Sido-Album gekauft, das ist auch sehr gut, muss ich sagen. Ach so, den Blödsinn. So, ich habe mir das neue Album El Camino von den Black Keys geholt, das ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, glaube ich wohl, das habe ich auch gelesen, dass das gut ist, aber. So, was habe ich denn hier noch? Bisher ist noch nichts dabei, was auf hier in meinen Weihnachtsgeschenken dabei ist. Und ich habe mir noch gekauft, jetzt ist jetzt ganz schwierig, das auszusprechen. Ich buchstabiere das hier. GOTYE. Gotye. Making Mirrors. Kenne ich nicht. Okay. Was ist das für eine Musik? Das weiß ich noch gar nicht. Ich hab die noch nicht auf dem iPod. Ich hab das noch nicht geschafft irgendwie. Ich werde mir die aber auf jeden Fall zum Montag. Schulzeit ist ja meine Musikhörzeit, werde ich mir die auf dem iPod packen. Also nicht die Schulzeit direkt natürlich, sondern die Zeit davor und danach. Das klang jetzt ja, gerade. Bei deinen Noten könnte man auch die Zeit klären. Das klang jetzt gerade sehr, sehr zweideutig. Das meine ich jetzt natürlich so nicht. Also von deinen Noten her würde ich das vermuten, dass du. Nee, ich höre natürlich nur im Bus davor und danach Musik, nicht während der Schule. Okay. Du hattest mir ja da einen Link zugeschickt mit diesem, wo ein klassisches Orchester Rockstücke nachspielt. Das, ja, das hat mir auch gefallen. Plattform, wo man, glaube ich, auch Musik kaufen kann. Ist das die Plattform, wo du jetzt da was gekauft hast? Ja, ich kaufe jetzt nur noch auf dieser Plattform. Die gefällt mir sehr gut und die haben bessere Tonqualität als Amazon. Die haben, soweit das geht, alles auf 320. Also so ähnlich wie Music Load. Nur das Music Load verdammt teuer ist und diese 7digital.com oder wie auch immer die Seite heißt, bietet halt auch an alle Neuheiten, die pro Woche rauskommen, für 5 Euro, wie Amazon, halt nur in der entsprechend besseren Tonqualität. 5 Euro? Ist das denn eine legale Plattform? Das ist eine legale Plattform. Oder eine, die irgendwie aus Russland betrieben wird, wo man nicht genau weiß, ob das legal ist. Nee, das ist eine legale Plattform. Amazon macht das ja jetzt auch. Amazon bietet auch alle Neuheiten der Woche jetzt immer für 5 Euro als Download an. Also als Download natürlich. Okay. Und wie bezahlt man da, mit PayPal oder mit Kreditkarte? Ich bezahle da mit PayPal. Auf PayPal finde ich ganz gut als Bezahlungsmittel. Das ist immer sehr gut. Das finde ich nicht schlecht, weil da habe ich ja so eine Chipkarte immer bestellt. Das solltest du dir auch überlegen. Chipkarte. Wo man dann zusätzlich noch so einen Einmalcode eingibt, bevor man die Zahlung macht. So dass da Internetbetrug, ihr hattet ja auch öfter schon mit euren Kreditkarten Probleme, deutlich schwieriger mit ist. Mhm. So, jetzt müssen wir aber wirklich mit Show anfangen. Das ist ein bisschen versteckt, da muss man auf der PayPal-Seite suchen und dann kann man bei PayPal direkt so eine Karte bestellen. Das ist wie eine Karte das was? Mit so einem kleinen Knopf, aber und das hat so ein kleines digitales Lesefeld mit 8 Zahlen. Und wenn du dann zur Zahlung aufgefordert wirst und dein PayPal-Konto ist aber auf diese Karte aktiviert, dann musst du im Moment der Zahlung auf diesen kleinen Knopf auf dieser Chipkarte drücken. Und dann wird da zu diesem Zeitpunkt eine Zahl generiert, die kannst du und die tippst du dann da ein. Und damit ist sichergestellt, dass halt kein anderer über dein PayPal-Konto bezahlen kann, sondern nur, wenn man auch diese Chipkarte zusätzlich noch hat. Das klingt das sehr witzig. Kostet einmalig nur 5 Euro und okay. Das ist eine gute Sache. Deshalb bezahle ich ganz gerne mit PayPal, weil das ziemlich sicher ist. Ja, man kann ja jetzt auch so langsam ziemlich viel da schon mit bezahlen. Werde mal mehr. Du kannst übrigens auch mit deiner PayPal-Karte ein bisschen Geld für hier den Podcast hier überweisen. Nö, das mache ich nicht. Und das wird dann an dich selber weitergeschickt. Ich würde mal eher sagen, da ich ja hier quasi den Podcast am Leben halte, sollte man mal Geld an mich überweisen. Nee, das funktioniert, so funktioniert das ja nicht. Das wird dann ja gut aufgeteilt. Also 80% aller Spenden bekomme ich und 20% gehen dann an Thomas weiter. Oder so. Quasi, das ist dieses Brot für Mirko. Genau, der hat's, der nötig hat, der bekommt das Geld und du bekommst so eine Art Ja, was auch immer, ist auch egal. So, Raw Slammiversary war 2011 vom 12.12.2011 aus dem Norfolk Scope Complex in Norfolk, Virginia. Und es beginnt mit einem sehr schönen Promo-Video zu den diesjährigen Slammys und dann dem Feuerwerk. Ordentlich Feuerwerk, man hat schon fast das Gefühl, man wäre bei Pay-Per-Views. Und es beginnt direkt mit den ersten Slammys. Ich finde ja übrigens immer super, die WWE, die guckt sich das ja, die guckt sich das ja alles ab, wie dann immer nach den Werbepausen kam, herzlich willkommen zurück zu den Slammy Awards und sowas. Wie halt bei den Oscars. Ja, genau. Hervorragend. Ich muss, das war hervorragend. Sehr langweilig. Also Nee. ich glaube, in der ersten Stunde gab es insgesamt 2 Minuten Wrestling, fand ich irgendwie sehr öde. Das fand ich total nicht schlimm. Also ich finde die Slammys sonst auch immer recht langweilig und freue mich da auch nicht drauf. Aber dieses Jahr haben sie es richtig gut gelöst. So, Slammy-Verleihung Nummer 1. Der erste Slammy heißt Tell Me I Didn't Just See That Award. Was, erklär mir mal, was der Unterschied zwischen diesem Award und dem OMG Award ist. Ja, da bin ich auch gerade am Überlegen. Ich glaube, der Tell Me I Did Not Just See That Award bewegt sich mehr so in Richtung Sachen, die man nicht erwartet hätte. Und dieser Oh My God Award geht eher so ich glaube, mehr so direkt an Moves auch. Zum Beispiel irgendwie Chokeslam vom Steel Cage oder irgendwie sowas. Und der Tell Me I Didn't Just See That mehr so storymäßig oder solche Sachen. Nicht direkt, weil der Move so toll ist. Ja. Er präsentiert von Booker T und Hornswoggle. Hornswoggle kann jetzt sprechen. Eine der glaubwürdigsten Storylines in der WWE gewesen, weil Hervorragend. Hornswoggle hat ja eine Battle Royale gewonnen und der Gewinner der Battle Royale bei SmackDown, der durfte sich dann vom Weihnachtsmann was wünschen und dann hat Hornswoggle sich gewünscht, dass er sprechen kann und dementsprechend kann er jetzt wieder sprechen. Das hat der Weihnachtsmann so gemacht. Sehr, sehr glaubwürdig. Also der Tee Lebensfreude schmeckt sehr lecker. Ich könnte jetzt zwar nicht sagen nach was, aber es schmeckt sehr lecker. Schmeckt nach Lebensfreude. Ich habe meine Meinung zu Hornswoggle und dieser komischen Storyline gesagt. Ich finde das, ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen diese PG-Richtung übrigens, wo wir gerade bei PG und dem Quatsch sind. Wobei ich diesen Quatsch sehr, sehr positiv bewerte an dieser Stelle sogar noch. Batista hat sich in einem Interview zu irgendeiner The Daily sonst was Zeitung, hat er sich sehr kritisch zur aktuellen WWE geäußert und hat gemeint, das kann man sich ja gar nicht mehr angucken, dieses PG-Zeug, das ist ja schrecklich, das gehört da nicht hin und so weiter. Nicht ganz so ausgedrückt, aber das ist so die Message des Interviews mit Batista. Der sieht jetzt auch sehr, sehr anders aus, er hat ein bisschen an Gewicht verloren, hat jetzt so eine sehr stylische Haarfrisur. Also Batista meinte auch, dass man heutigen Topstars das nicht mehr so direkt glauben würde. Die früheren Topstars, die hätten sich alle den aufgerissen, um dahin zu kommen. Und die heutigen, also zum Beispiel ein Triple H, dem glaubt man das und einem The Miz glaubt man das halt eher nicht so. Ja, hat er nicht ganz Unrecht. Ist richtig. Liegt Aber er hat in allerdings. diesem komischen, ach so, bei diesem Award, muss man noch einmal da dazu sagen, was mich gestört hat, relativ häufig haben die einen Award angekündigt, der kommt jetzt, und dann haben die ein Video eingespielt mit ganz vielen Sequenzen, aber nicht eindeutig dazu geschrieben, das ist jetzt der Nominierte oder die Nominierte. Ich wusste manchmal gar nicht, was war das denn jetzt? Sind da jetzt 20 Leute nominiert oder wer ist jetzt nominiert? Ja, also Und die wer haben nominiert ist? Bei anderen haben sie es nicht. Also bei den Oscars ist es halt ganz eindeutig so, da wird Video des Nominierten eingespielt, eingeblendet, ausgeblendet, nächstes Video. Da weißt Ja, du genau, wer das jetzt der Nominierte ist. war bei den meisten Awards auch so. Ich kann aber auch nachvollziehen, was du meintest. Bei einigen Awards wurden die Videos einfach so durchgespult. Ich fand zwar recht klar, wer nominiert war. Ich hätte mir aber irgendwie eine Abgrenzung zwischen den einzelnen Videos gewünscht. Zumal das teilweise Clips waren, die sehr kurz waren. Also 5 Sekunden-Clip und dann ging es zum nächsten und so weiter. Das war ein bisschen hektisch. Wobei die Awards hatten eh keine Bedeutung. Das ist ja auch albern, wenn die jedes Jahr andere Kategorien bauen. Also zum Beispiel dieses Ja, Booking das stimmt, das ist ein bisschen Jury schrecklich. gab es ja auch zum ersten Mal und das ist dann dieses komische Twitter Award, der dann erst dadurch bestimmt wird, wer in einem Kampf am meisten Tweets hat oder was. Das Auf jeden Fall, Booker T und Hornsberger haben das sehr, sehr gut gemacht. Also Booker T, der ist ja fantastisch. Weiterhin im Die ist Promo. sowieso gut. Schade ist, dass dann nach diesem Award das schlechteste Segment überhaupt kam. So, erst einmal nominiert waren einmal Santino Marella, der den Royal Rumble dieses Jahr ja fast gewonnen hätte, als er da dann unterm Ring hervorkam. Miz, verkleidet als The Rock, der John Cena einen Rock-Bottom verpasst hat. R-Truth, der ein WWE-Titelmatch gegen John Cena verloren hat, aufgrund eines Little Jimmy, der im ersten Publikum saß und ihm Wasser ins Gesicht gespritzt hat. Warum R-Truth an dieser Stelle den Preis gewonnen hätte und nicht der Little Jimmy, ist mir rätselhaft. Und Jim Ross, der sich bei der Michael Cole Challenge total blamierte und Runde tanzen musste. Wieso, der hat sich doch nicht blamiert, der hat so gut getanzt. Ich fand's schrecklich und ich find's immer noch schrecklich und ich weiß auch nicht, warum die Leute dafür so gejubelt haben. Ja. So, und der Sieger war Jim Ross. Und Er Jim kann als, Ross? pass auf, das Einzige, was er besser kann als tanzen, ist rappen. Oh Aber Gott, ja. dazu später mehr. Ja, schrecklich. Also, naja. Ich bin mir noch immer nicht so ganz sicher, Ja, ob auf das jeden gewonnen. Fall, sagen wir mal so, auf jeden Fall mal besser als Sido. Nee, also das Dito-Album, ich glaube ganz ehrlich, das Album, das würde dir gefallen. Ich werde es dir auch ausleihen, aber ich bin mir ganz sicher, du wirst es dir nicht anhören. Aber wenn du dir das anhören würdest, ich bin mir sicher, dir würde das gefallen. Das ist aber nicht diese Filmmusik, die da jetzt draufgekommen ist, oder? Das ist die Filmmusik, ja. Das ist ja gar kein Sido-Album. Nee, ich höre jetzt im Moment lieber Beethoven. Okay. Wenn da ein Stück von Beethoven drauf ist, würde ich mir das vielleicht anhören. Ja, also ich würde dir wirklich, also einmal kannst du es dir ja mal anhören. Also da sind einige Tracks zwischen, die Ich sind. hoffe, dass, also ich interessiere mich dafür und ich hoffe, dass ich mich auch nie dafür interessieren werde. Ja, das kenne ich, das habe ich auch schon mal gesagt in einem anderen Zusammenhang. Das war jetzt auch eine kleine Ironie, die ich da eingebaut habe. Ich weiß. Allerdings habe ich auch den Schritt in die Richtung gemacht und habe mir sogar so ein Klassikalbum gekauft und angehört. Und ich muss sagen, es gefiel mir sogar ganz gut zum gewissenermaßen. Es war jetzt kein richtiges Klassikalbum und so weiter, aber. Naja. So, Jim Ross wurde von Eve Torres und Alicia Fox herausgebracht. Das haben die auch bei allen gemacht an diesem Abend. Und Michael Cole war natürlich sehr wütend und konnte nicht glauben, dass Jim Ross den Slammy gewonnen hat. Und Cole hat sich dann ein Mikro geschnappt und in den Ring gegangen und protestierte da erstmal gegen. Booker T war auch sehr wütend und meinte, dass Jim Ross Michael Cole doch einfach mal so in so einem Rap-Battle besiegen könnte. War noch ein bisschen erkältet, merke ich Könnte gerade. er auch locker. Ja, Rap-Off zwischen Cole und Ross. Booker T war derjenige, der dazu eingeleitet hat und naja, Jim Ross hat mal angesehen, dass er das nicht wirklich wollte. Hornsboggle fungierte als Halter des Slammy Awards und ja, dann hat Michael Cole eine Runde gerappt. Das war noch halbwegs erträglich. Ja, was sage ich halbwegs Naja. erträglich? Es war schrecklich. Es war schrecklich, aber nicht so schrecklich wie Jim Ross. Denn Jim Ross hat. Also, erst meinte Jim Ross, er braucht keine Musik. Trotzdem kam eine Musik. Das hat ihn dann vollkommen irritiert. Und dann. Ja, ich weiß nicht. Dann kam da irgendwie. Er hat da irgendwie was vorbereitet gehabt und das hat er dann irgendwie halbwegs vergessen. Und, naja. Ja, er hat das nicht vorbereitet. Die Schreiber haben ihm was geschrieben und er hat das halt vergessen, was sie ihm geschrieben haben. Ja, er hat sich Er danach wusste, auf, auf. er hatte Teile noch gewusst und hat dann versucht, aus den Teilen was zu konstruieren. Das hat aber nicht gepasst und dann hat er wieder angefangen und ja, das hat alles nicht so richtig geklappt. Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, ob das gewollt war, dass es so schrecklich ist oder ob er wirklich das vergessen hat. Er hat sich auf jeden Fall auf Twitter nochmal entschuldigt dafür. Also es war tatsächlich so, die Schreiber haben ihm das geschrieben und da es ja jetzt live war, konnten sie es auch nicht mehr ändern. Er hat den Text vergessen. Naja, Aber war ich auch ziemlich wundere mich schrecklich, voll, also. dass warum geben denn die Schreiber da Jim Ross einen Text, dass er rappen soll? Das können sie sich doch vorher überlegen, dass das nichts wird. Ja. Naja, Vince Russo bei WWE, ne? Muss man leider sagen. Das muss ich mir gerade noch mal vorstellen. Also, es ist ja jetzt teilweise schon schrecklich, aber wenn die jetzt noch Vince Russo holen würden. Ja, Und bestimmt ich irgendwie dachte so mal undercover, du. bei dieser Weihnachtsausgabe von SmackDown dieses Pole-Match mit diesem Steven-Match, die dieses Match, wo ein Sledgehammer oben hängt, den man dann benutzen kann, wenn man ihn abholt. Das ist auch so ein typisches Vince Russo-Zeichen. Ich glaube, Vince Russo ist wieder bei der WWE. Ja. Das kann ja nur so sein. Naja, Booker T hat dann John Ross aufgrund der positiven Reaktion der Fans, keine Ahnung, warum die noch kamen, zum Sieger ernannt. Ja, der hat ja super gerappt, ne? So, Mick Foley. Zwei Worte parat gehabt, aber die zwei Worte hat er ja super gerappt. Mick Foley sehen wir backstage auf dem Weg in die Halle und dann kommt der Slammy. Das war auf jeden Fall besser mal als Dido. Also ich fand das Segment jetzt eigentlich beim ersten Gucken sogar ganz unterhaltsam. Ich fand es eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe gewesen, aber es war... Es war eine Katastrophe, aber es hat mich unterhalten. Slammy-Verleihung Nummer 2, der Holy, ja, letztes Jahr hieß das dann noch Shit, dieses Jahr wird da einfach nur noch ausgepiept. Holy Moment of the Year, präsentiert von Mick Foley, der... Was ist denn der Unterschied zu Tell Me I Just Did Not See That Award und Oh My God Award? Du meinst jetzt den Holy Shit Moment of the Year, oder was? Genau. Im Vergleich zu welchem? Ich hab den Eindruck, das sind eigentlich drei Awards, alle für dieselbe Sache. Ich muss mir gerade mal angucken, wer bei Oh My God nominiert war. Okay. Also der allererste Award, wir werden das jetzt mal... Tell Me I Didn't Just See That Award bezieht sich nicht direkt auf Matches und Moves, sondern mehr so auf Dinge, die im Zusammenhang mit einer Storyline passieren. Der Oh My God Award geht dann schon mehr in die Matches hinein und bringt da so Moves. Und der Holy Shit Dingens Award, der bezieht sich dann wirklich auf Moves. Also der dieser Award und der OMG Award beziehen sich beide auf Moves. Beide auf Moves, wobei der Holy Shit schon mehr wirklich in das Match und der andere mehr so, die im Zusammenhang mit einer Storyline stehen, also nicht direkt in Matches auch. Genauso haben sich die WWE Creative Writer Leute das bestimmt auch vorgestellt. Die haben sich das bestimmt auch genauso aufgeschrieben, wie ich das gerade genannt habe. Ja. So, der Holy Dingens Moment of the Year wurde präsentiert von Mick Foley und Teddy Biasi. Zumindest Mick Foley passte sehr gut und die haben sich beide ein bisschen ihre Sprüche abgenommen, ein bisschen geärgert und so. Das war auch wieder sehr, sehr gut. In der Statur passen die beiden ja mittlerweile auch gut zusammen. Von der Uhr. Von der Statur. Ach so, von der Statur. Ja, das stimmt. Die sind beide recht gleich. Der Teddy Biasi, der hat ja, wenn man den noch kennt, so aus seiner Zeit, als er die Fehde mit Randy Savage hat, der hat ja seinen Körperumfang, glaube ich, seitdem verdreifacht. Der ist ja richtig dick geworden. Und Mick Foley war ja immer schon ein bisschen dicker. So, nominiert für den Holy Shit Moment of the Year, Sheamus, der ist... Holy Ass. Holy Ass. Ist ja nicht auszuhalten hier. Ich leg gleich auf. Also das ist zum Glück noch nie passiert. Ich habe schon so viel hier gesagt, aber so weit haben wir es noch nicht kommen lassen. Was denn? Ich leg gleich auf. Ja, wir lassen das. Also es ist jetzt einfach... Sprache achtet. Eigentlich ist... Also es steht hier, es ist der Holy Beep Moment of the Year. Ja, dann sag Holy Beep. Ja. Nee, das ist auch blöd. Ich sag einfach Holy S. Sheamus für seine Powerbomb gegen Sin Cara durch eine Leiter. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Randy Orton für seinen RKO gegen Christian auf eine Ringtreppe. Ich glaube, das war bei SummerSlam. Das war ein sehr schönes Match und ein sehr schönes Finish. Das hätte, finde ich, gewinnen sollen. Mark Henry für seinen Superplex gegen Big Show. Dabei brach er den Ring zusammen. Das hatten wir bei Survivor. Nee, bei Survivor Series war das nicht. Da war noch einmal davor. Ja, Namen habe ich jetzt vergessen. Bei Vengeance, ne? Ja, genau, bei Vengeance. Und Evan Bourne für seine Shooting Star Press von einer Leiter außerhalb des Rings bei Money in the Bank. Das war für mich der eigentliche Sieger, aber gut. Ja, Sieger wären für mich entweder RKO oder Shooting Star Press oder Powerbomb gewesen. Unerklärlicherweise haben Big Show und Mark Henry gewonnen. Ja, der Effekt war halt relativ beeindruckend. Und die haben das halt auch benutzt, um so ein bisschen diese Storyline zwischen Big Show und Mark Henry, die ja ein Match bei TLC haben, nach vorne zu bringen. Genau. So, Big Show nahm den Oval an, weil Mark Henry ja wohl nicht da war. Man sah dann nochmal die Attacke von Big Show gegen Mark Henry von SmackDown. Naja, und Big Show meinte auch, er würde visuell jetzt wohl nicht so viel bieten. Visuell würde er wohl nur was im Ring darbieten und deshalb sei jetzt auch in den Ring gegangen für das Match. Und sein Gegner war Wade Barrett. Und der redete dann nochmal über sein anstehendes Match gegen Randy Orton bei TLC. Und ja, typisches Promo, aber Barrett in der Rolle von Barrett Barrage ist schon sehr, sehr gut. Wade Barrett ist momentan sehr, sehr gut. Gefällt mir, also Barrett, Sheamus, so diese Leute, ich hoffe, dass die ein bisschen gepusht werden und ich hoffe nicht, dass Barrett jetzt von Orton beim Pay-Per-View fertig gemacht wird und dieser Push dann gleich schon wieder vorbei ist. Ich glaube, die werden ein sehr gutes Match haben. Zu allem anderen kommen wir beim Tippspiel. So, es gab eine Szene in diesem Match zwischen Big Show und Wade Barrett, da kniete Big Show so an einem Tisch. Also es waren draußen waren Tische und Leitern so aufgebaut, einfach nur als Zeichen, dass TLC am Sonntag ist. Und da kniete Big Show außerhalb des Rings an so einem Tisch. Und Wade Barrett ist auf die Ringecke gegangen und wollte dann Sprung durchzeigen. Dann ist allerdings Big Show aufgestanden, hat mit den Fäusten einfach den Tisch eingehämmert und ist dann geradeaus zu Wade Barrett gegangen, hat den via Knockout-Punch in den Ring geschickt. Und später hat sich Barrett dann noch einen Stuhl geschnappt und auch den konnte Big Show via Knockout Punch einfach so wegschlagen, was dann allerdings die Disqualification erbrachte. Eine Also komische für, Disqualifikation. ja, allerdings, weil eigentlich die Disqualifikation nur, wenn wirklich eine Waffe gegen jemanden eingesetzt wird. Allerdings hat Big Show den jetzt einfach nur weggeschlagen. Eben, und das war ja auch nicht, dass Wade Barrett schon geschwungen hat, als er Nee, genau, geschlagen hat. der, nee, das Er war hat sehr ja noch nicht komisch. mal ausgeholt zum Schwung. Also das fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Ja, naja, Big Show besiegt Wade Barrett durch Disqualification und befördert Barrett dann auch aus dem Ring. So, da kommt Slammy Award Nummer 3, Pipe Bomb of the Year Award, präsentiert von Road Dogg Jesse James. Wer hat den Kennt, denn im letzten Jahr gewonnen? weiß ich nicht. Das ist ganz Den schwierig, gab's du, da nämlich ganz noch. schwierig. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff im letzten Jahr überhaupt schon gab. Nee. Also ich finde, erstens finde ich den Begriff ziemlich dämlich. Ehrlich? Ich Die finde es super. Amerikaner haben da auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil das dann doch sehr in die Terrorismus-Ecke geht. Gefällt denen gar nicht, dieser Begriff. Da Ach, hört das man ist in den wirklich so. amerikanischen Podcasts sehr, sehr viel Negatives zu. Und ja, ich finde das blöd, dass dieses Jahr so viele neue Awards einfach rausgegeben worden sind. Die Ja, sollten ist sich einmal auf richtig. Kategorien einigen und dann höchstens mal eine neue oder eine veränderte pro Jahr dazu nehmen. Aber sie haben ja fast die Hälfte der Kategorien verändert. Ja, das ist allerdings auch nichts Neues. Das machen die irgendwie jedes Jahr. Ist mir diesmal das Ja, die dann Awards, bei der besonders WWE, die richten aufgefallen. sich immer so ein bisschen nach dem aktuellen Programm. Das ist ein kleines Problem. Ja, präsentiert Ja, von das ist mit Road. den Oscars ja auch so, ne? Da werden ja auch jedes Jahr die Awards verändert. Extremst, ja, extremst du. Wann sind eigentlich wieder die Oscars? Im März sind die immer. Okay. Aber ich habe dieses Jahr so wenig Filme gesehen, ich weiß gar nicht, was sind da aktuell nominiert. Keine Ich auch Ahnung. nicht. Ich gucke immer nur alte Horrorfilme, die sind zugegebenermaßen auch sehr interessant. Ich habe letztens den Apollo 18 gesehen, der ist sehr, sehr gut. Kenne ich auch nicht. Der, Ich guck mal aber heute Abend den Tatort an. ne, den gucke ich nicht. Ich werde heute schon ein bisschen früher ins Bett gehen. Auf jeden Fall, der Apollo 18, den fand ich sehr, sehr gut. Der hat mich so ein bisschen an Akte X erinnert. Wieso gehst du heute früh ans Bett? Sag nicht, du willst um 3 Uhr aufstehen und Auf TLC jeden läuft. Fall, den Spaß tue ich mir an. Oje. Ja, hoffentlich schläfst du morgen nicht in der. Du musst dran denken, wenn du im Unterricht dann die Musik hörst, dass du laut genug machst, damit du nicht einschläfst. Nee, also im Unterricht einschlafen. Du hörst ja im Unterricht immer Sido-Musik, habe ich gehört. Nee, also im Unterricht einschlafen zählt zu den Sachen, die ich zum Glück noch nie geschafft habe und wohl hoffentlich auch nie mehr schaffen werde. Nee, also so weit ist es noch nie passiert. Ich bin immer eher hellwach, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich bin auf jeden Fall immer so weit, dass die Augen noch aus sind im Unterricht. So, Road Dogg Jesse James hat den Award präsentiert. Den kennt man noch. Was? Den fand ich gut als Der war sehr, Präsentator. sehr gut. Der kann sehr, sehr gut reden. Den kennen wir ja noch aus alten DX-Zeiten. Also ich kenne ihn zumindest auch von DVD. Ja, ich kenne ihn noch auch damals, da lief WWE noch auf RTL 2. Aus der Zeit kenne ich ihn auch noch. Und da war er früher schon bei den New Age Outlaws immer derjenige, der da diese Catchphrases gemacht hat, hat er damals schon sehr gut gemacht. Da möchte ich jetzt gerade mal die These aufstellen. Thomas hat in seinem Leben mehr RTL 2 geguckt als ich und meint dann auch noch, ich würde alle RTL 2 Dokumentation gucken. Zugegebenermaßen, ich habe früher ganz gerne Frauentausch geguckt. Aber die Zeit ist vorbei. einfach mal so stehen lassen, dass mir Kuriana Frauentausch guckt. Geguckt hat. Ich habe geguckt hat gesagt. Das möchte ich auch gerne dabei stehen haben. Achso. Ich muss allerdings auch sagen, mir ist so aufgefallen, das gucken sehr, sehr viele Leute. Wie ist dir das denn aufgefallen? Ich weiß auch nicht. Man könnte fast sagen, das ist beliebter als all diese komischen Supertalent-Sendungen, die ich übrigens auch schon seit langem nicht mehr gucke, weil ich die ganz schrecklich finde, immer schon. Wie ist dir das denn aufgefallen, dass das ganz viele Leute gucken? Gehst du abends dann, wenn das läuft? Ich weiß gar nicht, läuft das abends? Ja, ich gehe dann immer durch die Häuser. Um 9 Uhr gehe ich immer durch die Häuser und gucke, was die Leute gucken. Das ist dann immer so eine kleine statistische Aufarbeitung von mir. Genau, das dachte ich auch. Also ich weiß gar nicht, wie du da... Oder wird da bei euch auf dem Schulhof viel drüber gesprochen? Absolut, also das große Pausenhof-Thema bei uns ist immer Frauentausch. Nee. Ja, da kann man mal sehen. Zum Glück, nein, das, also ich habe mich noch nie... Nee. So, dann müssen wir weitermachen. Pipe Bomb of the Year Award, präsentiert von Road Dogg, Jesse James, kennt man auch aus die Ex-Zeiten, bla bla bla. Nominiert wurden Promo-Segmente von, und das kann ich jetzt ja leider nicht so genau sagen, weil das hier alles sehr, sehr schnell runtergerattert wurde. Arturo Santino, Rala Booker T, The Rock, John Cena, CM Punk, Howard Finkel, Sheamus, Pee Wee Herman, Zack Ryder und Theodore Long. Ich kann mich noch dran erinnern, Theodore Long wurde nominiert, weil der ziemlich miese Versprecher hatte. Das ist aber auch schon alles, also mehr weiß ich nicht mehr. Naja, CM Punk hat auf jeden Fall gewonnen, also das musste auch, weil CM Punk war ja, CM Punk war die Person, die diesen Begriff überhaupt erst in die WWE gebracht hat, also alles andere wäre lächerlich gewesen. So, CM Punk kam mit so einer Schaufensterpuppe herein und er meinte, er will einem Mann den nötigen Respekt erweisen. Die Person sei biologisch genauso, oder, naja, das lassen wir lieber. Aber auf jeden Fall, die Person sei genauso langweilig wie die Puppe. Und, ja, es handelte sich um, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, das ist ganz arm. John Laurinaitis. Ja, genau. Aber der früher unter einem anderen Namen, ich weiß den Namen jetzt auch gerade. Johnny Ace. Ja. Genau, Johnny Ace. Also Johnny Ace hat er ja bei der AWA gerestet und da hat er ja so ein bisschen wie The Rock hat im Prinzip auch so aufgemacht, so lange blonde Haare, immer so ein Surfboard, häufig dabei, irgendwie so ein Surfer-Dude-Image. Und da haben sie ein schönes Video eingespielt. Also das Video, das war klasse, das war 1A fantastisch, da konnte man sich super drüber lachen. Aber viele Leute im Publikum werden gar nicht so richtig verstanden haben, was ist das denn jetzt? Die werden die Verbindung zwischen Johnny Ace und John Laurinaitis wahrscheinlich nicht unbedingt verstanden haben. Nee, das haben nur die richtigen Fans verstanden. Aber es war auf jeden Fall super. Ja. Super. Und er sah auch früher wirklich sehr, sehr langweilig aus als Johnny Ace. Und Punk meinte dann noch, dass Johnny nicht hier sei. Was? Ich finde, er sieht heute noch langweilig aus. Ja, er hat aber heute zumindest so ein mehr oder weniger interessantes Gimmick, sag ich mal. Oder eine interessante Rolle. Das ist langweilig. Also ich finde das sehr schön, wenn er sich am Anfang, wenn er reinkommt, immer erstmal vorstellt mit vollständigen Titeln. Ja, das und immer nach das jedem Promo nimmt er immer sein Handy heraus und tippt da drauf rum. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber das erste Mal, dass er... Was? Das ist weniger geworden, oder? Das meinst du, weil das erst... Hast du überhaupt irgendwann mal gemacht? Nee, er war aber auch nur einmal zu sehen. Und das erste Mal, dass er das nicht gemacht hat, war, als er in dieser Show sich den Slammy abgeholt hat. Denn Punk meinte anschließend noch, dass Johnny nicht hier sei, da er sich gerade gefährliche Brandung anschaut und sich wünscht, Patrick Swayze zu sein. Gefährliche Brandung ist ein Actionfilm aus dem Jahre 1991. Ach, ich dachte, er hat sich gewünscht, Keanu Reeves zu sein. Weil Patrick Swayze ist ja der Böse in dem Film und Keanu Reeves ist ja der Gute, der Polizist in dem Film. Ich kenne den Film noch nicht mal, also ich habe den zumindest nicht gesehen. Kennst du den wirklich nicht? Doch, mir sagt der Name was, aber ich habe den noch nicht gesehen. Den musst du dir unbedingt mal angucken, den kann man auch heute noch gut gucken, das ist tatsächlich ein super Actionfilm, der ist sensationell gut. Ich hab's ja eher so mit Horrorfilmen, also da gucke ich mir dann auch sehr gerne alte Horrorfilme an. Ja, guck dir mal Gefährliche Brandung an, wenn der wieder im Fernsehen läuft. Der ist wirklich super. Ich gucke mir auch ungern Filme im Fernsehen an, muss ich sagen. Ich hasse die Werbung. Ganz schrecklich. Dann kaufst du dir mal für 2 Euro die DVD. Ja, ich werde mir die DVD mal irgendwo besorgen. Der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Den habe ich bestimmt schon 3-4 Mal gesehen. So, Slammy Award 4, Divalicious Moment of the Year Award. Letztes Jahr hatten wir noch den Diva of the Year Award, dieses Mal ist es Divalicious Moment of the Year Award. Ich frage mich gerade eigentlich, warum Snooki nicht bei diesem Award dabei war, warum die nur bei diesem anderen Dingens dabei war. So, genug gedacht. Divalicious Moment of the Year, präsentiert von Lita. Die jetzt ja auf Kaution frei ist. Ja, und direkt mal zur WWE gekommen ist. Genau, weil Leute, die betrunken Auto fahren, die hat man da gerne. Ja, man muss auch sagen, mit dieser Raucherstimme wirkt die auch immer so ein bisschen, als ob die durchaus Drogen und ähnliches nehmen könnte. Die hat ja wahrscheinlich immer die Drogen für Metallic besorgt. Ja, und noch für viele andere wahrscheinlich. Eine sehr fragwürdige Person. Wobei ich natürlich gegen Lita nichts habe. Ich habe nichts gegen Leute, die Drogen nehmen, solange die nicht in meinem engeren Freundeskreis stehen. Ja, aber natürlich hat man was gegen Leute, die Drogen nehmen. Das können wir nicht gutheißen. Nee, gutheißen tue ich das auch nicht, auf keinen Fall. Ja, siehst du? Da hast du doch was dagegen. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also es ist mir, sagen wir so, es ist mir egal. Lita kann sich von mir aus morgen in ihre Hütte setzen und sich die, kann sich irgendwie vollröhren wie sonst was. Das wäre mir letztlich egal, das ist ihr Problem. Ja, das war nicht gut. Nee, gut ist das nicht, aber was will man machen? Zum Beispiel Schluck Tee trinken. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Er ist ein bisschen kalt. So, und dann wird gleich erstmal abgewaschen. Ja, Wasser ist auch kalt. So, nominiert für den Award sind Natalia mit ihrem Double Sharpshooter, Kelly, die den Divas-Titel gewonnen hat, Karma, die Michelle McCool fertig gemacht hat, und Beth Phoenix mit ihrem Super Glam Slam von der Ecke gegen Eve Torres von Vengeance oder Survivor Series. Ich glaube Survivor Series. Ja, kann sein. Siegerin Kelly. Für nichts und wieder nichts. Ja, wieder mal ein falscher Sieger, ne? Ja, Kelly bekam den Award, Beth Phoenix und Natalia kamen heraus und bezeichneten die beiden als Verlierer. Beth nahm den Award an sich, es gab eine Ohrfeige von Kelly gegen Beth und die hat sich dann den Award zurückgeholt und dann hat man sich zum Glück dazu entschieden, Lita und Kelly direkt zurückzunehmen und Kelly hat nichts mehr sagen müssen und das war ein großer Gewinn für alle. Ja, das merke ich auch gerade, aber es hat mir sehr gut gefallen und ich muss auch nicht immer so viel Wrestling haben. Dafür gab es dann ja die Tribute to the Troops. Hast du eigentlich noch SmackDown geguckt diese Woche? Da muss ich sagen, da bin ich schon ganz seltsam. Wenn ich mir eine Wrestling-Sendung angucke, dann will ich auch Wrestling sehen. Ja, aber es ist halt, die Slammys, die sollen halt die Slammys verleihen. Das ist genau wie die Oscar, da will man auch keine Filme sehen, da will man die Verleihung sehen. Ach, was ein Argument. Zeigen sie die ganze Zeit nur den Papierkorb, der da im Studio bei dem Nachrichtensprecher steht. Ach, du meinst die RTL 2 News. So, mach mal weiter. Ich hab jetzt nicht ewig Zeit. Um halb müssen wir durch sein. 20 Minuten noch. Nee, oder? Ach, hey. Ja. Och, Slammy 5, Oh My God Moment of the Year, präsentiert von Santino Marella und den Bella Twins. Die Bella Twins haben jetzt mehr TV-Zeit bekommen und hier war der erste Schritt. Santino Marella und die Bella Twins waren fantastisch zusammen. Wir haben fantastisch, vor allem Santino Marella super. Ja, ist genug. Machen wir weiter. So, nominiert einmal Triple H, der Undertaker bei WrestleMania den Tombstone verpasst hat, also Triple H nominiert. The Rock mit einem Rock-Button gegen John Cena bei der letzten WrestleMania. Raw, als alle da rausgelaufen sind, weil Triple H so eine schlechte Arbeit gemacht hat. Und CM Punk, der bei Money in the Bank mit dem WWE das Haus verlassen hat. Sieger, Triple H mit dem Tombstone gegen The Undertaker. Triple H kam heraus, hat sich den Award allerdings gar nicht erst von Cena Santino genommen, sondern ist direkt in den Ring und erwähnte sein Match gegen den Undertaker bei WrestleMania. Und meinte, nur er hätte den Ring damals aus eigener Kraft verlassen. Und 9 Monate später war der Undertaker weg. Und laut Triple H hat die Siegesserie vom Undertaker bei WrestleMania ein Ende gefunden. So, jetzt zeige ich dir nochmal die Attacke, wie Kevin Nash ihn vor einigen Monaten mit dem Vorschlaghammer da Backstage attackiert hat. Und The Game meint, dass die Freundschaft wohl auf Lügen basierte. Und an diesem Sonntag wird Hunter sich den Vorschlaghammer holen und Kevin Nash mal ordentlich fertig machen. Dann das Ende von Kevin Nash bei TLC, das ist auch meine Hoffentlich. Meinung, und ich vermute, dass der wichtigere Punkt jetzt war, dass es bei WrestleMania zum Rückmatch zwischen Triple H und Undertaker kommt, und das wurde dann mit seinem Promo schon mal so ein bisschen vorbereitet. Schon wieder. Ja, das scheint jetzt irgendwie bei Undertaker so das Normale zu sein, dass er immer zweimal hintereinander denselben Gegner bekommt. Ja, es ist nur irgendwie schwierig, das nochmal zu toppen, weil irgendwie letztes Jahr, das wurde letztes Jahr schon so dargestellt, als ob das alles war, was sie geben können. Ja, das haben wir ja bei dem Undertaker gegen Shawn Michaels Match eigentlich auch gedacht. Ja, wobei bei Shawn Michaels bei dem ersten Match wurde das nicht so drastisch dargestellt. Da musste nicht der eine irgendwie mit einer, auf so ein Gefährt da rausgebracht werden und der andere war halb am Sterben und sowas. Das wurde nicht so drastisch dargestellt. Ja, aber dafür ist ja Undertaker seitdem auch nicht wieder aufgetreten. Das stimmt. Und das von daher ist da ja wenigstens mal eine lange Auszeit gewesen. Das finde ich schon mal ganz gut. Jetzt muss man halt gucken, wie das ist mit diesen ganzen Videos, die da jetzt laufen. Ob da jetzt Undertaker dann im Januar zurückkommt und noch ein bisschen eine Chance ist, das Match bei WrestleMania aufzubauen, oder ob das doch Chris Jericho ist. Das wird sich ja dann zeigen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Triple H nicht, ach, dass Undertaker nicht vor, ja doch vor WrestleMania schon, aber nicht so früh wiederkommt, sondern dass das Chris Jericho ist. Das ist einfach so, Chris Jericho, der kündigt momentan so viel an. Er hat ja zum Beispiel zuletzt noch gesagt, dass er genau zu der Zeit, zwischen dem, wo er jetzt durch die Videos angeblich zurückkommen soll und WrestleMania sein neues Album aufnehmen will und so weiter, und Chris Jericho macht sowas einfach gerne. Und dann noch diese Videonachrichten, das ist auch für mich so ein Stil, der einfach zu Chris Jericho passt. Das war letztes Mal schon so, es ist. Chris Jericho wird das sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ah. Auf dem Weg aus der Halle standen sich der Marella und Triple H noch kurzzeitig gegenüber und Marella hat dann ganz schnell die Flucht ergriffen. So, Slammy 5 für Trending Star of the Year, präsentiert von David Otunga und Tony Atlas, und Tony Atlas lachte die ganze Zeit über David Otunga und fantastisch wieder. David Otunga konnte sich gar nicht so wirklich konzentrieren. Nominiert Also waren. dieses Gelache, hörte ja nicht auf, und man hat auch gemerkt, wie es im Publikum unruhig wurde, weil das war irgendwann halt, das war 10 Sekunden lustig und dann ging es nur noch auf die Nerven, ging aber noch irgendwie 2 Minuten weiter. Fand ich nicht. So, nominiert waren Cody Rhodes, Daniel Bryan, Dolph Ziggler und Zack Ryder, und die trafen erstmal in einem Fatal Four-Way Match aufeinander. Und während des Matches sollte via Twitter da halt die Namen eingetippt werden und so weiter, und wer dann halt nach dem Match trendete, oder ich glaube zuerst oder am meisten oder was weiß ich, hat diesen Award gewonnen. So, das Match gewann Dolph Ziggler via Das war Zigzag. übrigens ein hervorragendes Match, muss ich dann sagen. Ja, genau, via Zigzag gegen Daniel Bryan. Das Match war fantastisch. Muss man wirklich sagen. Ja, das war das beste Match des Abends. Gut, da war ja jetzt auch nicht viel. Es gab noch ein zweites Match, was auch ganz gut war, aber für 3 Stunden war mir das halt zu wenig. Naja, es waren ja jetzt letztlich auch nicht wirklich 3 Stunden. Es war ja jetzt irgendwie 2 Stunden ein bisschen. Ja gut, die ganze Werbung muss man sich auch angucken. Ja, die Werbepausen sind immer kurz, da kann man mit leben. So, nach dem Match steigt Jerry Lawler in den Ring und überreicht den, beziehungsweise will den Slammy überreichen. Und der Sieger ist natürlich Zack Ryder. Ziggler ist sehr verärgert, schlägt Ryder nieder und verlässt mit dem Award den Ring. Also Ziggler wieder sehr, sehr stark dargestellt. Slammy Nummer 6 ist der Game Changer of the Year Award, präsentiert von Christian auf Krücken. Und Christian fragt sich erstmal selber, warum er nicht nominiert wurde. Nominiert waren Triple H und Vince McMahon in Ring-Promo, das war, als Vince von Triple H abgelöst wurde. Edge mit seinem Rücktritt. Kevin Nash, der CM Punk attackierte und es erlaubte, dass der Rio bei Money in the Bank eincasht. War das bei Money? Nee, das war ich bei Money in the Bank. Das war. SummerSlam, glaube ich. Und The Rock, der John Cena für ein Match bei WrestleMania herausforderte, gewonnen hat The Rock. Auch total. Also ich für mal, ich hätte Edge das gewonnen lassen, aber gut, das war jetzt auch mehr so storymäßig. War kein Moment, den man wirklich als Game Changer bezeichnen kann. Weil Game Changer ist ja etwas, was die gesamte Wrestling-Industrie verändert, und es gab in diesem Jahr keinen Teil, das irgendwie wirklich die Wrestling-Industrie verändert hat. Ja, das gibt's aber auch ganz extrem selten. Also das ist. Das hast du auch nicht jedes Jahr. Das ist sowas zum Beispiel wie das allererste TLC-Match. Also dieser Award, der ist, glaube ich, schon mehr so auf Oder storymäßige. das allererste Hell in a Cell-Match. Der ist, glaube ich, schon mehr so auf storymäßige Game Changer. Oder der Wechsel von Hulk Hogan zu WCW. Solche Sachen. Oder das erste Punjabi Prison Match. Okay. So, John Cena kam heraus und meinte und kündigte erstmal The Most Electrifying Man in Entertainment, The Rock, an, und die Leute haben sich gefreut. Ja, aber The Rock kam natürlich nicht, und ja, Cena hat die ganze Rede aber sehr humoristisch und sarkastisch dargestellt, dass The Rock doch andauernd was anderes zu tun hätte und so weiter. Dann wollte er meinte er erst nach, wir haben doch immer hier diese Satellitenübertragung von The Rock, und ach nee, nicht mal die haben wir und so weiter. Und er hat The Rock doch sehr schlecht dargestellt. Ja, ich weiß auch nicht, was das sollte. Er meinte, das wäre ja noch schlechter. Meinte er jetzt, dass die Leute negativ gegenüber The Rock eingestellt sind? Das werden sie niemals sein. Das wollte er, aber dass das nicht passiert, das weiß die WWE auch selber. Trotzdem ffand ich dieses Promo sehr, sehr gut, denn so eine Fehde basiert ja darauf, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen angehen. John Cena meinte dann übrigens noch, das ist ja noch schrecklicher als der Rap von JR. Da hat er nicht Unrecht. Sein Promo war vielleicht noch schlechter. Nee, er meinte natürlich, dass The Rock nicht da ist, nicht mal via Satellit. Nee, das war sehr schön. Also das muss sagen, erste Promo seit von John Cena seit langer, langer Zeit, wo ich sage, das war gut. Wirklich seit langer, langer Zeit. Tag Team Match. The Miz und Alberto Del Rio besiegten CM Punk und Randy Orton via Skull Crushing Finale von The Miz gegen CM Punk. Nettes Match. Das Match basiert übrigens darauf, dass während des Matches auch nochmal Wade Barrett eingriff und Randy Orton dann durch die Menge Barrett verfolgte. Ja, das ist wenigstens ganz gut, dass er diese Fehde zwischen Randy Orton und Wade Barrett so ein bisschen auch wirklich promoten. Ja, also Dass die man wird auch weiß, reichlich dass es promoted. nicht kommt. Das finde ich schon ganz gut. Also von daher ist es okay so für mich. Ricardo Rodriguez reichte dann noch eine Leiter in den Ring, die Miz und Del Rio gegen CM Punk eingesetzt haben. Und Miz meinte dann noch, bei TLC wird einer von uns beiden, also entweder Miz oder Del Rio, deinen Titel abnehmen. Slammy Award Nummer 7, A-Lister of the Year, präsentiert von Vicky Guerrero und Goldust. Goldust meinte, Vicky wäre die erste Person, die mehr Make-up trägt als er selber. Nominiert waren, und du kannst dir vorstellen, das war mein Lieblings-Award natürlich. Vor allem, weil der auch wieder so viel Sinn gemacht hat. Ich glaube, den gab es aber letztes Jahr auch. Ich glaube, der hieß anders, aber den gab es auch. Hugh Jackman, The Muppets, Snooki oder CeeLo Green. Ich hätte mich da jetzt zwischen Snooki und den Muppets entscheiden müssen. Ich dachte, die Muppets gewinnen, ehrlich gesagt. Aber Snooki hat es geschafft, und es gab da noch eine Videoeinspielung von Snooki. Also Snooki Mania ist back. Und Snooki wünschte Zack Ryder viel Glück bei TLC. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen. So, Mark Henry sprach Backstage bei Josh Matthews über sein Titelmatch gegen Big Show. Und er meinte, dass er Cena später noch in die Hall of Fame einführen wird. Jinder Mahal war auf dem Weg zum Ring und sprach auf dem Titantron noch irgendwas auf Punjabi, was keiner verstanden hat. Im Ring angekommen, wo dann schon Sheamus stand, der vorher reingekommen war. Also Sheamus hat dann einfach den Bro-Kick gegen Jinder Mahal gezeigt, und ja, war dann sehr froh und hat den Ring verlassen. Und ja, diese 2 Minuten, die waren wohl einfach nur dazu da, um Sheamus noch irgendwie nochmal hier rauszubringen. Punkt. Slammy Nummer 8 und der wichtigste Slammy, präsentiert von Rey Mysterio. Superstar of the Year. Ja, Rey hat sich natürlich erstmal bedankt. Du meintest, schönes Gefühl, wieder da zu sein. Und nominiert waren John Cena, Mark Henry, CM Punk, The Miz, Randy Orton und Alberto Del Rio. Und Rey meinte da nochmal, das ist der wichtigste Award, denn der wird von den Fans abgevotet, und zwar auf www.com vorher. Und Sieger war natürlich CM Punk. Was ich ganz interessant fand bei diesem, ich dachte erst, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, das auch hattest, als Rey diese Karte aufgemacht hat, ne? Ich hatte so das Gefühl, die Kamera hat extra schon so da so ein bisschen hingeschwankt, um zu sehen, was da steht. Ich hatte das Gefühl, da steht Alberto Del Rio. Und Rey Mysterio hat auch erst so gewartet. Vielleicht war das geplant, aber ist mir nicht aufgefallen Ja, und ich habe so das Gefühl, das ist geplant. Also entweder da stand einfach Superstar of the Year und dann erst der Name, oder es stand wirklich Alberto Del Rio. Es standen auf jeden Fall drei Sachen untereinander, die von der Länge her zu Alberto Del Rio gepasst hätten, von dem Namen her. Und Dre hat auch erst so gewartet und gedacht, und es hätte gepasst. Vielleicht ist es für die Story was. Naja. Auf jeden Fall ist CM Punk, der wurde ja vorhin schon fertig gemacht mit den Leitern, und deshalb kam John Laurinaitis heraus und stellte sich als Interim Raw General Manager sowie Executive Vice President of Talent Relations vor. das finde ich immer gut, habe ich aber schon erwähnt. Ja, und Laurinaitis nahm den Award für CM Punk entgegen und hat sich damit erstmal feiern lassen am Titantron. Fand ich super. Wie John Laurinaitis da dann stand und mit dem Slammy sich feiern ließ. Super. Fand das übrigens auch ganz toll in dieser. Er hat das dann sehr überzeugend gemacht, weil das wirkte wirklich dann so ein bisschen so, als wenn er den gewonnen hätte. Und das war eigentlich der Gag daran, ne? Ich finde das auch, fand das auch super bei dem Tribute wieder früher zu ihm oder vorhin, wie da dann immer gezeigt wurde, wie er manche Leute angelächelt hat während des Gesprächs. Immer so am Ende einmal dieses Lächeln und dieser Blick zwischen den Leuten, der wurde da immer gezeigt. Ich müsste noch mal gucken, dass es den auf YouTube geht, und dann muss ich den mal verlinken. So, Mark Henry ist auf dem Weg zum Ring. Dann gibt es allerdings auf einmal eine Bildstörung und das vierte mysteriöse Video, was wir auch auf YouTube unter dem Titel Control 2012 sehen können, wurde eingespielt. Jetzt ist die Frage, wer ist diese Sie, die in dem Clip zu sehen ist? Ja, das weiß ich auch nicht. Da gab es ja jetzt auch schon Spekulationen, dass vielleicht das auf einmal Vince McMahon zurückkommt und diese Sie vielleicht Linda McMahon ist. Würde ja auch für mich auch keinen Sinn machen, aber naja, wird sich zeigen. Würde keinen Sinn machen, aber der Titel Control 2012 würde natürlich zu einem Vince McMahon schon ganz gut passen. Wobei Vince sich natürlich selber auch ganz gerne ganz groß darstellt. Also, naja, wir Das werden sehen. stimmt schon, aber wie gesagt, enttäuschend fände ich es Ja, trotzdem. und ich glaube auch nicht, dass passiert. Ich gehe eigentlich relativ stark davon aus, dass wir Chris Jericho wiedersehen werden. Es wäre auch fantastisch, wenn er dann längere Zeit im Roster bleibt, weil dann könnten wir den ja auch im April sehen. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, es gibt da ja schon so Überlegungen, was bei WrestleMania alles passieren könnte. Und ich bin mir recht sicher, dass WrestleMania nächstes Jahr ziemlich groß wird. Und Undertaker sind und dass die Pläne sind, dass CM Punk den Titel bis WrestleMania behalten soll. Mehr weiß ich darüber hinaus noch nicht. Ich werde das mal zunächst mal vorbereiten, dann können wir das mal diskutieren. Vierte Match, der Main Event der Slammy Awards Raw. Mark Henry gegen John Cena, das endete im No Contest. Denn nachdem Cena den World Strongest Slam einsteckte und Mark Henry auch so ein bisschen zusammengestürzt war, weil der ja noch irgendwie verletzt ist am Bein, erlosch das Hallenlicht, beziehungsweise zuerst gab es eine Explosion am Titantron und dann ertönte laut die Entrance-Theme von Kane und er kam zurück, The Big Red Machine, im neuen und alten Outfit, wie man will, also so gekleidet war, ein bisschen neu gestaltet Und er hatte so eine Maske auf, die erinnerte mich so ein bisschen an Rittermäßig, so eine Stahlmaske. Die hat er dann So eine abgenommen. Stahlmaske und darunter war seine alte Maske. Genau, die hat er dann abgenommen und Mark Henry rollte sich schnell aus dem Ring. John Cena stand auf und ja, bekam dann den Chokeslam von Kane ab und da hat sich die Crowd doch sehr gefreut. Ja, das ist, ich weiß nicht, also eine Rückkehr von Kane, ich fand es jetzt nicht so prickelnd. Ich habe allerdings in dem Wrestling Observer, nee, das war jetzt im Wrestling Observer, in der Brian und Vinny Show, da haben sie ein Segment gespielt, wo wohl ein Jugendlicher, der regelmäßig Raw Reviews auf YouTube spielt, die Reaktion ist vollkommen ausgeflippt. Der hat dann dieses, da, der hatte nur ein Video mit diesem Segment, wie er das sich so, wie er das bewertet hat von Raw. Und er hat die ganze Zeit dann gerufen, Raw, Kane ist zurück und hat, ist da vollkommen ausgeflippt dabei. Also ich weiß nicht, ob vielleicht für Kinder und Jugendliche, ob die das ganz toll finden, dass der zurück ist da mit seiner Maske. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte das jetzt nicht, mich hat es jetzt nicht besonders vom Hocker gehauen. Ich habe jetzt mehr so das Gefühl, das ist doch an die etwas älteren Fans gerichtet. Allerdings, also was ich noch sagen wollte, diese Live-Reactions von den Fans zu dem Wrestling, die sind sehr, sehr beliebt auf YouTube. Da gibt es sehr, sehr viel von, wobei ich nicht ganz verstehe, was das für einen Sinn macht, aber... Das, was sie da gespielt haben in dem Podcast, das war ganz witzig. Also angucken würde ich mir jetzt nicht, aber das war ganz witzig. So für, das war halt ein 2-Minuten-Segment, das geht. Nee, ich muss zusagen, ich muss zugeben, ich habe mir das mal für eine WrestleMania, habe ich mir mal so einen Zusammenschnitt angeguckt. Das ist eigentlich, also es ist sehr unterhaltsam, wenn die Leute halt entsprechend reagieren. So, heute... Aber interessant an dieser Raw ist jetzt neben der Rückkehr von Kane, das war ja irgendwie so die Hauptgeschichte, ja. Dass kein einziges Match von John Cena für TLC bekannt gegeben worden ist. John Cena wird ganz offiziell nicht bei TLC da sein. Das ist ja schon interessant, ne? Weil die ganzen Jugendlichen und Kinder, die haben jetzt in den USA Weihnachtsferien, es ist die Weihnachtszeit, und warum macht man dann ausgerechnet den Pay-Per-View, wo die sich vielleicht sagen... Mensch, den kann Papa doch zu Weihnachten für mich kaufen. Warum macht man da dann ausgerechnet ein, wo John Cena nicht dabei ist? Das weiß ich auch nicht. Mir ist auch nichts bekannt, ob der irgendwas hat, dass der mal ein bisschen Genesung zwischendurch oder so. Könnte natürlich auch noch irgendein Überraschungssegment kommen, ne? Dass er halt doch dabei ist. Ja, wobei ich finde es sehr interessant, aber dass dann man... Aber man natürlich, um die sozusagen Kinder dazu zu bringen, dass sie sich das von den Eltern kaufen lassen, dem müsste man ja vorher sagen, dass er kommt. Genau, und das Komische ist nämlich, es wurde vorher jetzt groß, beziehungsweise, ja, was heißt groß, aber auf jeden Fall in den News-Spots steht, John Cena wird offiziell nicht, beziehungsweise es wurde, glaube ich, von WWE oder irgendwie verlautet, auf jeden Fall, John Cena wird sich, hat er selber gesagt, TLC zu Hause am Fernseher angucken. Ja, das, wenn das so offiziell gesagt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er doch irgendwie einen Überraschungsauftritt hat, sehr groß. Es ist aber trotzdem eine komische Art, weil so wird man die John Cena-Fans ja auf jeden Fall nicht dazu bringen, den Pay-Per-View zu kaufen. Ja, das ist klar, aber wenn man das extra nochmal ankündigt, dass er sich das von zu Hause anfühlt, das klingt für mich zumindest so, als wenn da doch irgendwie ein Überraschungsauftritt von ihm dann vielleicht kommt. Das kann gut passieren, ja. So, wir kommen zum Pay-Per-View-TLC. Der TLC-Pay-Per-View ist von der Karte. Ja, den Tipp müssen wir auch noch machen. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil eigentlich müsste ich jetzt schon aufstehen. Der TLC-Pay-Per-View, der ist sehr interessant von der Karte aufgebaut. Es gibt zwei Titelmatches, die auch wirklich nur Titelmatches sind, sondern keine andere Stipulation dabei haben. Es gibt das TLC-Match im Main-Event und dann gibt es noch ein Tables, ein Chairs, ein Ladders-Match. Also nochmal so in dieser einzelnen Konstellation. Das ist sehr interessant, auf jeden Fall nicht zu viel. Und wir kommen jetzt auf den Tipp. Wir beginnen mit dem Tables-Match zwischen Randy Orton und Wade Barrett. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ist mir egal. Entscheide du. Entscheide du. Dann fang du mal an mit dem Tipp. Okay. Das ist ein Match, da freue ich mich sehr drauf. Ein Tables-Match, das kann sehr, sehr gut werden. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wer am Ende stärker dargestellt wurde. Wie war das denn bei der... Also die Tribute to the Troops, die werden wir übrigens nachher noch, irgendwann nochmal besprechen. Vielleicht nehme ich nochmal alleine auf. Wer wirkte da denn stärker? Also ich tippe, ich glaube, wobei, ja, weiß ich jetzt auch nicht, der Pay-Per-View, der wird wahrscheinlich nicht so extrem viel gekauft. Jetzt mit den Cena-Sachen macht man da vielleicht mal was, was die Cena-Fans nicht so gut heißen würden. Ja, ich tippe auf Orton. Tippst du auf Orton? Ja. Ich tippe auf Also ich vermute allerdings, dass, weil Randy Orton hat ja schon beim letzten Pay-Per-View verloren. Ich glaube nicht, dass Randy Orton jetzt groß als Verlierer dargestellt wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man ja das Match gewinnen kann, indem der andere durch den Tisch einfach fällt, dass da irgendwie sowas, so ein ganz billiger Spot ist, wo Randy Orton so halb aus Versehen und noch so ein bisschen mit Schubser von Wade Barrett durch den Tisch fällt und dadurch Wade Barrett überraschend gewinnt. Das kann gut sein, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das wird sehr interessant und wahrscheinlich ein sehr gutes Match. So, das nächste Match um den United States Title, keine Sonderstipulation. Dolph Ziggler gegen Zack Ryder, da freue ich mich auch drauf. Das könnte vielleicht ein guter Opener werden. Ich tippe auf, also eigentlich ist für mich der Zeitpunkt, wo man Zack Ryder den Titel geben müsste, schon wieder verpasst. Aber die WWE ist ja immer so ein bisschen lahm. Deshalb könnte das sein, dass die jetzt sagen, okay, Zack Ryder kriegt jetzt den Titel. Ich habe den Eindruck von den Publikumsreaktionen, dass Zack Ryder schon nicht mehr so beliebt ist, wie das Ganze zu Anfang war. Ich würde mir wünschen, dass Dolph Ziggler den Titel behält, deshalb tippe ich auf Dolph Ziggler. Ja, man hat diesen Vielleicht Moment. Vielleicht muss Dolph Ziggler auch den Titel wegnehmen, damit er im Main Event um den Haupttitel kämpfen kann. Ich würde mir eigentlich wünschen, wenn man das macht, dass man das dann zusammen mit dem US-Title macht. Das würde ein bisschen aufwerten, den Titel. Ich tippe mal auf Dolph Ziggler. Ja. Das mit dem Zack Ryder ist wirklich schon so ein bisschen verpasst jetzt schon wieder. Man hat das Ei herausgezögert und es ist nichts passiert. Ich glaube trotzdem, dass man das noch weiter herauszögert und vielleicht passiert gar nichts mehr, wer weiß. Ich tippe auch auf Dolph Ziggler. So, dann haben wir ein Intercontinental Match. Auch hier ohne Sonderstipulation zwischen Cody Rhodes und Booker T. Da bin ich sehr gespannt. Booker T wieder im Ring. Ich glaube, der ist noch recht fit. Ja. Ich glaube, der kann noch ein sehr gutes Match zeigen. Das finde ich gut, weil es auch mal wieder was anderes ist, ne? Weil man Booker T sehr, sehr lange nicht gesehen hat. Ja, da freut man sich. Auf sowas freut man sich immer. Und ich tippe auf Booker T. Also ich tippe auf Cody Rhodes. Ich glaube, Booker T ist so überlegen dargestellt worden, dass irgendwie Cody Rhodes mit unfairen Mitteln es schafft, Booker T zu besiegen. Das ist das Wahrscheinlichste, aber ich glaube, da könnten sie vielleicht sogar Booker T. Also es ist so ein Risiko. Wenn sie nochmal die Fehde verlängern wollen und noch ein zweites Match, dann müssten sie jetzt Cody Rhodes gewinnen lassen. Müssten sie jetzt Booker T gewinnen lassen. Aber ich tippe trotzdem auf Cody Rhodes. Ja, habe ich so einen kleinen Risikotipp. So, dann haben wir ein Sledgehammer Ladder Match. Es ist nicht einfach nur ein Sledgehammer on the Pole Match, es ist sogar ein Sledgehammer Ladder Match. Ich glaube, sowas gab es noch nie zuvor. Triple H gegen Kevin Nash. Du darfst dieses wunderbare Match, was wahrscheinlich ganz grässlich wird, das grässlichste überhaupt. Und allein, wenn ich mir schon vorstelle, wie Kevin Nash versucht, eine Leiter hochzukommen, boah, naja, du darfst anfangen zu tippen. Triple H gewinnt. Und ich tippe mal darauf, das ist so auch so ziemlich der letzte Auftritt von Kevin Nash. Vielleicht Triple H gewinnt. Triple H gewinnt, zerstört Kevin Nash mit dem Sledgehammer. Kevin Nash muss herausgetragen werden. Kevin Nash wird wahrscheinlich noch Backstage mit dem Sledgehammer zerstört, wird vielleicht die Halle hinaus mit dem Sledgehammer zerstört und das war's mit Kevin Nash. Glaubst du, dass sie das so extrem darstellen, dass Triple H vielleicht sogar durch diese super brutale Attacke zum Heel wird, um dann als Heel gegen Babyface Undertaker anzutreten? Das ist eine schwere Sache. Das wäre sehr gut für die Storyline, aber ich glaube, das könnte sehr schwierig sein, weil das Publikum Kevin Nash genauso wenig mag wie wir beide. Deshalb müsste man da wirklich etwas Extremes machen. Und ich glaube, sowas Extremes darf man bei PG gar nicht machen, dass das ginge. Also ich glaube, vielleicht plant die WWE das, aber ich glaube, das ist schwer umzusetzen. Ja, mal gucken. So, dann haben wir ein World Heavyweight Championship Shares Match. Das ist ganz nah auf der Liste dran mit dem Sledgehammer Ladder Match. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer. Mark Henry gegen The Big Show. Shares. Oh. Da kommt mir schon der Schauer. Der Storyline her Sinn. Es macht Sinn, ja, aber es kommt mir ein Schauer. Ja, weil die ja die Stühle verwendet haben, um sich gegenseitig da diese Knie zu verletzen. Von daher macht das schon einigermaßen Sinn. Ich glaube aber, obwohl ich jetzt in der Tribute to the Troops Sendung diese Sequenzen, wo Big Show und Mark Henry in dem Dreier-Tag-Team-Match gegeneinander im Ring standen, fand ich ganz gut. Ich darf anfangen zu tippen, bevor du deinen Tipp nennst. Achso, soll ich tippen oder du? Nee, ich bin jetzt an der Reihe. Achso, ja, dann tipp mal. Ich habe auch schon alles gesagt. Ich tippe Big Show, also das. Ich tippe Big Show, also das tippt, das Match wird, glaube ich, ganz schrecklich. Wahrscheinlich wird das sogar noch schrecklicher als Kevin Nash gegen Triple H. Weil, ich meine, das Stühle, das macht Sinn, das, wie gesagt, aber die schlagen einfach mit Stühlen aufeinander ein und versucht der eine, das am Bein da zu befestigen und so weiter und darauf wird es hinauslaufen. Mehr wird das nicht. Hoffentlich wird es kurz. Aber ich glaube, es wird eine sehr lange Phase geben an diesem Match. Da hoffe ich auch drauf, aber ich hoffe nicht, dass man diese Story weiter setzt und dies mit den Spielen, das ist einfach so ein bisschen Finale, weil darauf läuft es hinaus. Immer. Nach jedem Match von denen. Naja. Ich hoffe allerdings auch, dass Mark Henry Champion bleibt. Also Big Show als Champion, das ist ja schrecklich. Es gibt bei diesem Pay-Per-View übrigens 6 Matches, das ist ganz gut, also da kann man auch dieses Match durchaus ein bisschen Zeit geben. Ob das so gut ist, weiß man noch nicht. WWE Championship Tables, Ladders and Chairs Match. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das gut wird oder ob das so mittelmäßig wird. Bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. CM Punk ist natürlich sehr gut. Und bei The Miz und Alberto Del Rio, was die in so einem Match zeigen können oder nicht, ich bin mir nicht sicher. Du darfst auf jeden Fall anfangen zu tippen. Ja. Da tippe ich auch drauf. Also der wird ja bis WrestleMania mindestens das Royal Rumble sein Titel gewinnen, aber ich überlege gerade, ob das Match irgendwas werden kann. Und eigentlich bin ich so auch so ziemlich deiner Meinung. Das ist eigentlich schade, dass so eine Matchart für diese Teilnehmer verschwendet wird. Ja, ich meine, ich habe nichts gegen The Miz und Alberto Del Rio. Alberto Del Rio fest, weil Alberto Del Rio mag schon keine Leiter-Matches. Der ist das aus Mexiko nicht gewohnt und wenn man das nicht gewohnt ist und damit nicht aufwächst, ist das auch schwierig. Da kann man ihm, glaube ich, nicht mal einen Vorwurf machen. Es liegt halt einfach daran, wo er herkommt. Und The Miz, stimme ich der Batista zu, der ist auch nicht überzeugend. Der hat ein zu freundliches Gesicht jetzt, als dass man den als schlimmen Bösewicht ernst nehmen könnte. Deshalb glaube ich, das wird auch kein besonders gutes Match. Ja, ich habe auch nichts gegen The Miz und Alberto Del Rio. Ich finde die auch beide sehr gut, aber in so einem solchen Match. Ich glaube, da wird nicht viel kommen. So ein Match, das basiert natürlich auch mal so ein bisschen auf dieser, ja, High Risk. Nicht zu High Risk, aber schon ein bisschen mit Risiko in allem. Und ich glaube, da sind die einfach nicht die richtigen zu. Ich glaube, es wird sehr, sehr viel, dass Miz und Del Rio einfach nur auf CM Punk losgehen und den mit Leitern und so fertig machen. Und das war es dann wahrscheinlich größtenteils. Wieso waren wir denn eigentlich jetzt schon bei dem Match? Haben wir gar keinen Dieben-Match? Oh, das stimmt. Wir haben gar kein Dieben-Match auf der Karte. Das ist ja schön. Nee, haben wir auch nicht. Das finde ich auch sehr schade. Da hätte man ja was mit Primo, Epico und Airboom machen können, aber nee, haben wir auch nicht. Du machst ja gleich noch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Solo-Review von Tribute to the Troops. Nee, nicht jetzt gleich. Achso, sag mir nur kurz, was war dein Highlight aus Tribute for the Troops und insgesamt Daumen hoch in der Mitte oder unten? Ich kann dir gar kein direktes Highlight geben, aber ich gebe auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil ich fand Tribute to the Troops, das war ganz interessant. Das kann man so ein bisschen als Hausshow verstehen. Es gab extrem viel Star Power. Nickelback fand ich übrigens sehr, sehr gut, wie die performt haben. Ja, auch. Es war einfach, es war so ein bisschen Hausshow, weil die Matches hatten Zeit, die waren gut. Storyline-technisch war nicht immer alles logisch, aber das war okay für so eine Hausshow. Und irgendwie dann noch zusammen mit diesen US-Truppen, da war eine ganz bestimmte Atmosphäre, das war sehr, sehr schön und es war sehr, sehr emotional durch diese Einspieler und so weiter. Ich fand das sehr, sehr schön. Es war so ein Mix aus sehr emotionaler Show mit sehr, sehr bestimmter Atmosphäre und sehr, sehr gutem Wrestling mit genug Zeit für die Wrestler. Ja, ich fand es auch besser als die Tribute to the Troops Shows üblicherweise. Ja, vor allem die WWE hat das sehr, sehr gut gemacht. Die WWE hat das sehr, sehr gut gemacht. Die wusste, das dachte ich mir vorher auch, oh Gott, Slammy Awards und dann auch noch ein Pay-Per-View da direkt da, ne? Also die letzte Show vor Pay-Per-View und Slammy Awards, da kann ja nicht viel kommen als an Aufbau. Und die WWE hat das so schlau gemacht, dass die Tribute to the Troops dieses Jahr nicht nur irgendwie 14 Minuten lang gemacht hat, sondern direkt, ich glaube, 3 Stunden lief das im Fernsehen. Und, ja, auf jeden Fall, Das auch nicht tatsächlich für die Leute war. dass die auf jeden Fall Tribute to the Troops als eigentlich als mehr als Aufbau für TLC verwendet haben als die Slammy davor. Das war sehr schlau gemacht von der WWE und es war gleichzeitig noch sehr, sehr gut. Ja, der Unterschied zu den sonstigen Tribute to the Troops war, erstens war es nicht in Afghanistan oder Irak, also nicht an so einem ausländischen Standort, sondern es war halt in einer amerikanischen Halle an so einem, in der Nähe eines Stützpunktes, wo dann halt in Amerika ganz viele von den Soldaten da waren. Und es wurde halt auch nicht bei diesen Tribute to the Troops Shows, die vor Ort dann irgendwo sind, da gibt es ja überhaupt dann keine Storylines und Logik mehr, da geht es ja dann nur noch um den Spaß. Das war diesmal ein bisschen besser, da war ein bisschen mehr sozusagen Inhalt dann noch drin. Mhm. Und was ich vor allen Dingen angenehm fand, was bei diesen anderen Sendungen immer so furchtbar ist, so diese Verherrlichung dieser ganzen Waffengewalt, dass das alles so toll ist, dass sie da mit Raketen durch die Gegend schießen und andere Leute umbringen, und das war diesmal zum Glück nicht so zu sehen. Nee. Ich fand erstaunlicherweise den Auftritt von Mary J. Blige, obwohl das jetzt nicht so meine Musikrichtung ist, fand ich beide Auftritte von der sehr, sehr gut. Haben ich fand vor allem den zweiten Song sehr gut. Ich fand aber Nickelback, dieses Here We Stand Together aus dem neuen Album, das fand ich sehr, sehr schön. Das klingt, läuft sehr gut. Und ich hatte noch eine Frage. Das war ja der Titelsong von Raw. Nee, von Raw ist der erste Song gewesen. Das Here We Stand Together nicht. Genau, das meine ich. Das sage ich doch gerade. Achso, der andere. Ja, der Titelsong von Raw. Richtig. Ja, das erste, was wir gespielt haben, war Raw. Und das zweite, das hast du gesagt. Ja, der Raw-Titelsong, der ist nach einer Zeit sehr, sehr eingängig. Der ist, okay. Aber was ich auf jeden Fall, was ich mich noch gefragt habe. Daumen nach oben. Ja, genau. Was ich mich noch gefragt habe. Spectrum habe ich nicht geschafft. Ich auch nicht. Ob ich das noch gucke, ich glaube eher nicht. Nee, ich auch nicht. Was ich mich auf jeden Fall noch gefragt habe, wenn die USA nächstes Jahr die Truppen aus Afghanistan abziehen wird, wie ist denn das dann mit Tribute to the Troops? Gibt's das dann noch, oder? Keine Ahnung. Habe ich mich so gefragt, weil es wurde gar nicht darauf hingewiesen. Es wurde, glaube ich, in dieser Ansprache von Obama, die da abgespielt wurde, wurde da, glaube ich, darauf hingewiesen. Aber es wurde nicht gesagt von der WWE, was denn dann nächstes Jahr passiert. Das weiß ich auch nicht. Ist aber jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Nee, es interessierte mich nur. Ich hatte mich dann drüber überlegt, was du da... Merko, wir haben die Zeit um eine Viertelstunde überschritten. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Mach mal deine Absage. Ja. Hast du den Witz der Woche schon erzählt? Nee, den gibt's ja diese Woche nicht. Der wurde ja verschoben auf nächste Woche. Achso, dann machen wir den nächste Woche am... wahrscheinlich gibt es ja nächste Woche am Freitag eine Aufnahme. Genau. TLC Review. So, naja, auf jeden Fall, das war TLC Review, Preview, und Review kommt dann irgendwann nächste Woche. Eine Sache noch, freust du dich denn auf TLC oder sagst du, naja, das wird wohl eher so mittelmäßig? Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen das Problem, dass genau die Matches, die als Main Events gedacht sind, TLC, Chairs um den World Title und Sledgehammer Ladder, alle drei nicht so extrem vielversprechend sind. Nur die drei Matches, die da drunter stehen. Das ist so ein bisschen komisch. Also einerseits freut man sich drauf, weil diese Stipulations da sind, andererseits, wenn man auf die Matches guckt, denkt man auch, naja, wir haben übrigens im Tippspiel drei Unterschiede, es wird also wahrscheinlich einen Sieger geben. Ja. Wie ist das bei dir mit dem Pay-Per-View? Ich guck den auch mehr so aus Gewohnheit und sag aber eigentlich, also wenn ich jetzt keine Zeit hätte und irgendwie auf Dienstreise wäre oder schon in M, dann wäre ich auch nicht besonders traurig, wenn ich einfach nur die Ergebnisse lese und den Pay-Per-View selber gar nicht gesehen habe. Ne, genau. Also ich freue mich nicht besonders auf den Pay-Per-View. So. Naja, das war Dropkick Drama 163. Aus dem Super Dropkick Drama sind wir übrigens wieder raus. Das ist ganz schrecklich. Ja, und Thomas hat die letzten Worte. Palimpa.